Ja, und herzlich willkommen zum Genusscast. Heute ist Donnerstag, der 1.11.2018. Wir sitzen ganz gemütlich im Forum und haben heute eine ganz besondere Sendung. Stimmt's mal? Ja, there is clearly a trend genau, for Vermouth. Even though Neuhardt is a very ancient brand, because it was created back in 1913, sondern wir waren ja auch still really very much within the trend today, speziell Vermouth. Towards a premium Vermouth Seminar mitgemacht. Das war von Monty. Das wird hier auch gleich noch Und wir haben Vermouth in a beautiful place called Marseillan, which is a fishing port by the Mediterranean on the Etang de Thaux. And the Maison Noyprat, where the brand is located and still produced today, is just right there on the port. Nämlich einer, der sogar ein Buch geschrieben hat über den Turiner Vermouth, Cinino. Und ja, da haben wir Live-Töne. Also wir haben die aufgenommen. If you come to visit the place, you will learn a little bit about the process, but we are not going to tell you everything. We are not going to tell you about all the details, about all the herbs and plants that we are using for making it. Aufnahmen sind nämlich direkt der Barkenwelt entstanden. Wir hatten dieses Jahr etwas mehr Support von der Barkenwelt und konnten auch diesmal die Leute auch direkt am Stand interviewen. Dementsprechend werden die Interviews in Oak Cask ein bisschen anders sein, weil ein bisschen der Atmosphärik mit dabei ist. Wir haben die quasi alle vor Ort interviewt, das heißt, es kann der Umstand sein, dass ein bisschen Hintergrundgeräusche sind, weil die Interviews halt direkt auf der Messe entstanden sind. Wir waren nämlich dieses Jahr Teil des Barkonvent Teams, kann man eigentlich fast sagen. Wir haben, nachdem wir ja die letzten Jahre den Support der Barkonvent nicht so bekommen haben, wie wir uns das erhofft und gewünscht haben, war dann Oysters in the Etang de Thaux. It's one of the famous regions in France producing oysters. The most famous, the famous region in fact in the Mediterranean, where they produce a lot of oysters. Have you heard about the Bouzigues oysters? And this is really a few kilometers away from Marseillan, and we have a lot of oysters. So it's a natural combination, a natural pairing. So that's really done at the seaport. Angenehm, denn man muss sich ja vorstellen, wenn man das alles in zwei Tagen bewältigen will. You'll find the oyster auch als Besucher, man will ja schon verschiedene Sachen sehen und auch mal was probieren und so, da ist das einfach zu anstrengend. Und so konnte man sich Zeit nehmen, auch mal ein bisschen am Rande plauschen. Wir hätten das, was wir hier gemacht haben, in zwei Tagen niemals machen können. Bis wir uns orientiert hätten, wäre ja der erste Tag und halb rum gewesen. Also das ist wirklich schon eine tolle Produktion. Ich muss auch sagen, vielleicht gibt es auch in drei Tagen. We'll tell you a little bit. So we have, in fact, four different variants for Neuprat. So the first one, the main one for us, which accounts for the major part of the sales, is the original dry, which we have been trying with the oyster. We have a slightly drier version, which we mostly sell in North America, which is called the extra dry. And then we have two other variants. One is the rouge, which is a sweeter version of the auf die Zeit geachtet haben oder darauf geachtet haben, dass wir eine riesige Menschentraube gebildet hat mit der potenziellen Gesprächspartnerin. Dementsprechend war das auch ganz interessant. Als Gast ja dieses Jahr war Italien, darum hat es mit dem Vermouth auch sehr gut gepasst. Naja, wir haben erst erfahren, dass das Gast von Italien ist, und dann haben wir uns gefragt, was machen wir mit Italien? Ja, da wäre natürlich Grappa so eine Sache gewesen, aber Seite, and this is also something that pairs very well with starker Alkohol, da kann man especially if you try, for example, desserts or cheese. You have some very interesting pairing as well. Ich persönlich bin jetzt nicht so ein Taffer-Fan. Das kann man vielleicht auch mal irgendwann beheben, indem man auch mal mehr mit Grappa beschäftigt. Aber ich finde halt Wermut interessant und wusste auch wenig Wermut. Und da dachte ich mir, Mensch, Wermut ist ja auch ein italienisches Getränk. Kann natürlich auch so sagen, wir hatten natürlich wieder im Gefühl, was kommen wird. Dem Trend voraus. Dem Trend voraus. Irgendwie war das auch so. Und dann haben wir uns mit Wermut beschäftigt und haben festgestellt bei der Gelegenheit, dass es jetzt das neue Getränk ist. Und dann passt das natürlich besonders gut. Vielleicht muss man noch ein paar auch zu dem Trend sagen. Der Trend, dass wir hingehen zu den klassischen Cocktails. Klassischen Cocktailkunde, apart from having it, which is a very, very classic way of using Neupath in the classic martini cocktails, we have another version, which is just with Perrier water and a few frozen grapes. It's extremely light, refreshing, fizzy, super easy to drink, and that's something that really fit within this trend for lighter drinks that people, and so something also very easy to make. Gerade speziell in Deutschland kaputt gemacht haben. Es gab einfach zu viele sehr schlechte Wermut auf dem Markt. Und dementsprechend kam auch dieses Image des Wermuts wieder auf. Das ist bei der Oma im Regal. Alkohol ist, der eigentlich mehr Medizin ist. Also der schmeckt nicht, sondern es ist was Schlimmes, wenn man krank ist, wenn man es trinken. Und der vom Geschmack her gar nicht irgendwie angenehm ist, sondern eher was Schlimmes ist. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Tendenz, und die ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Es geht in eine Tendenz hin zu weniger Alkohol. Ja. Und also Cocktails mit weniger Alkohol. Jetzt auch so alkoholfreie Cocktails, beziehungsweise die gab es schon immer, aber jetzt sogar zum Beispiel alkoholfreien Gin gibt's. Fand ich jetzt eher vielleicht nicht so ganz unproblematisch. Also mir hat es nicht so geschmeckt, wenn man weniger Alkohol haben will, ist es natürlich gut, einen Cocktail mit Wermut zu machen, weil der Wermut ja nur, also in der Regel 18% Alkohol hat, also schwankt noch ein bisschen, aber 18% ist so schon eine gute Richtzahl. Und gut, wenn man 18%igen Alkohol in den Cocktail tut, dann ist der Cocktail insgesamt natürlich weniger alkoholisch, als wenn man da einen 40%igen Gin reintut. Das ist auch so definitiv im Markt zu vernehmen, dass halt, wie gesagt, auch durch die Rückkehr der Klassik-Cocktails und die Cocktails mit weniger Alkohol dann den Leuten auch mehr Spaß macht, auch einen zweiten Cocktail noch zu trinken. Also die Zeiten sind vorbei, wo man sagt, okay, man zieht sich irgendwie so einen Mai Tai rein, der halt richtig knallt und dann ist der Abend gelaufen, sondern dass man sagt, okay, man geht lieber in die angenehmere Schiene vom Alkohollevel her und kann auch einen ganzen Abend mal ein, zwei oder drei Cocktails auch mal trinken. Ja, ich glaube, das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Es gibt, glaube ich, noch einen Grund. Der Wermut wieder da deshalb ist. Hat er eine sehr ich glaube, der Wermut Farbe, ist ein bisschen so, in der Nachfolge so des Gins. Wir hatten ja einen ziemlichen Gin-Boom. Gin ist ja auch etwas, was Kräuter enthält und Wermut eben auch. Und nachdem man jetzt sich vielleicht auch am Gin ein bisschen satt getrunken hat, denkt man, was gibt's denn noch? Und dann kommt man natürlich auf den Wermut. Genau, und das passt halt mit diesem Trend wiederum auch niedrige Prozente im Alkohol zu haben. Darum passt es ganz optimal. Und von der Kräutrigkeit ist natürlich da der Wermut ideal. Ja, naja, wobei bei der Kräutrigkeit, das werden wir dann ja auch noch sehen, das ist sehr unterschiedlich. Wir haben ja verschiedene probiert. Also die französischen Wermute, also zum Beispiel Neuprat, sind sie in der Regel nicht so kräuterig. Italienische sind kräutriger, zum Teil auch süßer. Wir hatten ja dann auch noch den Spanischen, der ist wieder auch weniger kräuterig. Würde ich vielleicht irgendwie so ein bisschen auch dazwischen ansiedeln. Und dann hatten wir ja noch welche, die eigentlich gar keine Wermut sind, wie Lillet. Genau. Wird häufig als Wermut bezeichnet, ist aber keiner, weil da eben der wesentliche Bestandteil fehlt, nämlich der Wermut. Also die Pflanze Artemisia Absinthium. Und ohne die ist es halt der Wermut. Die muss zumindest drin sein. Und dann haben wir auch noch den Liqueur Beraon. Das ist eigentlich auch kein Wermut, das ist ein Kräuterlikör. Genau, vielleicht ganz kurz, was ist Wermut? Wermut besteht aus 75% Wein, meistens Weißwein, aber Rotwein wird auch benutzt. Mindestens. Genau, also at least 75%, genau. Mhm. Und dann 75, also genau. War, ja. Und dann kommen natürlich alle möglichen Botanicals mit rein und natürlich Wermut sollte natürlich drin sein. Und die verschiedenen Kräuter werden auch teilweise in verschiedenen Extraktionsverfahren gewonnen. Teilweise werden die halt in Alkohol komplett extrahiert, teilweise werden die die Öle auch rausgelöst und dann weiterverarbeitet. Da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Wie wir auch gelernt haben, auch mit Zucker wird rumgespielt, also mit verschiedenen Zuckerarten und Zuckersorten. Dadurch bekommt in manchen Wermuts der Zucker quasi einen kräuterischen Bestandteil, das sage ich einfach mal so. Dann bedenkt man halt auch das Zuckerlevel ist ganz wichtig. Es gibt natürlich die trockenen und die nicht so trockenen Wermuts per Definition. Sind die trockenen Wermuts bei 3% Zucker und die, die etwas süßeren sind halt alles, was so um die 14% bis 24% Zuckeranteil hochgeht. Das ist ganz unterschiedlich. Naja. Und der Zucker kommt nicht unbedingt dadurch da rein, dass man jetzt da Zuckerwürfel reinwirft. Sondern oft auch dadurch, dass man halt auch Most verwendet. Genau, richtig. Genau. Dementsprechend wird diese Sendung mit diesen ganzen Live-Schnitten mit dabei sein. Wir werden den einen oder anderen noch zwischendrin kommentieren. Entschuldigt bitte, dass manche Kollegen, die wir da interviewt haben, halt nur Englisch sprechen. Andere wiederum Deutsch. Das war ganz unterschiedlich. Aber das werden wir jetzt quasi jetzt alles erstmal hinten dran schneiden. Und euch dann erstmal damit in Ruhe und alleine lassen. Wir melden uns gleich nochmal. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Mit dem, der erste Wermut, mit dem wir angefangen haben, ist ein französischer. Eben auch deshalb, weil französische Wermuts eben nicht diesen ganz intensiven Kräutergeschmack haben. Und wir waren am Stand von Noyer Prat. Die standen draußen im Innenhof. Das war eigentlich sehr schön, weil das Wetter sehr schön war. Das war ja vorher nicht, das war ein bisschen riskant gewesen, aber auf diese Weise haben wir natürlich wirklich gut Zulauf gehabt. Und die hatten auch was Besonderes. Die hatten dort Austern. Frische Austern. Ja, hello. Und zwar muss man wissen, Neuen Prat, das ist ein kleiner Ort im Süden Frankreichs, namens We began to import some distill from abroad, but now, because we are in Italy, the first product we produce from the last year is Vermouth and Bitter. Yeah. Also so dort gibt's halt this Ausland one is a new product. Und von daher liegt es natürlich nahe, das irgendwie zusammenzuziehen. Und ja, man hatte also in Berlin Ostern besorgt, ob die nun gerade daher gekommen sind, sei mal dahingestellt. Und es gab halt frische Austern, in die man dann offene Schalen, konnte man halt Neuer Prat einfüllen und das dann gemeinsam ausschlürfen. Und dort haben wir gesprochen mit dem Vertreter von Neuer Prat. Artemisia, that is coming also from das ist Philippe Jouan. Robert und den haben wir genau, vielleicht noch zwei, drei Worte zu dem Stand. Der Stand war wirklich sehr schön. Draußen in so grünen, mit so grünen Holzbalken umfasst und dann diese riesen Eisfläche, wo die Austern wirklich auch sehr präsent da lagen mit den frischen Zitronen. Und hinten dran auch die Barkeeper, die dann auch die Prat der Reinform, sprich in den drei Sorten, die sie haben, präsentiert haben, aber auch natürlich als diverse Cocktails. Das war dieses Jahr auch wieder auf der Barkonvent wieder sehr gut, dass man auch viele dieser Getränke auch wieder als Cocktail probieren konnte. Für uns war, glaube ich, das alles pur zu probieren, aber halt auch den puren von den verschiedenen Wermuts Neuer Prat gibt es da in drei verschiedenen Variationen, in Dry, Amber und Rouge. Really good organizations. Mit den Austern war es ein bisschen undeutlich. Amber, weiße Trockene, genau. Amber, so bernsteinförmig, ein bisschen süßerer, schwerer. Because now we are only in Italy. Und mit den Austern wurde der trocken gereicht, weil der nicht am besten dazu passt. War, glaube ich, einer der wenigen Stände, wo Plastik sonst eine sehr, sehr volle Neuerung der Barkonvent, dass es jetzt überall wieder vernünftige Gläser gibt. Das war, glaube ich, auch die Qualität der Darbietung auch extrem. Ja, das hing möglicherweise auch mit der besonderen Lage ab, weil es ja draußen war. Und in Torino wurde ja dann immer rumgefahren und die Gläser wieder eingesammelt und neu aufgeteilt. Also von der Barkonvent wahrscheinlich konnte den Außenbereich da nicht entsprechend mit Hause. Und deshalb hat man gesagt, okay, das ist irgendwie eine andere Lösung. Durchsatz an Gläsern, das ist echt Wahnsinn. Ja. Man bekommt das mit, wenn man mal an so einem Bottle- oder Glasdrop-Point steht. Also, wir standen ja teilweise so mal auf 5-6 Minuten oder 10 Minuten an Ständen. Und wie häufig quasi dann die Runner vorbeikommen sind, um das Zeug abzuholen und wieder aufzufüllen, das ist Wahnsinn. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Tausende an Gläsern gespielt werden. Da werden wirklich Tausende Gläser gespielt. Jetzt stellt man sich vor, das wäre alles, wie es am Anfang war. Ein Plastikmüll, da glaube ich am Tag vielleicht eine Tonne oder mehr Plastik. Das geht Mixology and the new bartender that are going to mix with cocktails special. Boten sowieso. Also das ist selling to this kind of market. Vielleicht noch ein Hintergrund zu Nolly Pratt, die gehört zu dem Bacardi-Konzern. Darf dich verbessern. Ja, also das ist Bacardi, genau. So, Light Amber, weiß, was oder sogar ist, Amber, also richtig ist. Bernsteinfarben, in der Farbe, sehr klar. 1993, sehr klar. Das heißt, die Marke ist auch schon sehr, sehr alt. Ja, ganz typischer. 1813 gegründet. Dementsprechend ist das Produkt jetzt nicht neu auf der Nase. Ja, da ist ja auch das Signal des Produkts. Genau, aber dementsprechend nach wie vor sage ich mal einen festen Platz auf dem Markt hat. Wir werden auch Wermut in der laufenden Sendung sehen, es gibt auch einige neue Wermutmarken auf dem Markt. Also der Markt, da passiert auch was. Es ist nicht so, dass da jetzt nur die alten Parallelen aufgewärmt werden, sondern der Markt auch ist in Bewegung und da sieht man vielleicht auch durchaus neue Ankündigungen, also dass in diesem enthalten. Markt auch in Anführungszeichen was zu holen ist. Das heißt, es gibt da etablierte Marken. Der Wermut ist eines der ältesten alkoholischen Getränke, die man so kennt. Und dadurch passiert auch relativ gerade sehr, sehr viel auf dem Markt. Ich denke, das ist auch ein guter Indikator, um zu sehen, wie sich dieser Gesamtalkoholmarkt dann auch so bewegt. Und gerade da bei Wermut tut sich alles. Ist es wirklich sehr stark nach Wermut? Sieht man eben auch den Trend, so ein bisschen daran, dass sich leichte da jetzt plötzlich neue Mitspieler drin, also man merkt so und sich auch die alten Marken verjüngen. Das werden wir dann auch nochmal später sehen. Bei Lillet, gut, das ist jetzt kein echter Wermut, aber die haben sich verjüngt. Auch Nolly Pratt macht eigentlich einen sehr lebendig sehr jungen Eindruck, Wermut, obwohl sie sich natürlich auch immer versuchen, an die Tradition runter anzuknüpfen. Ja. Aber das wird ist aber sehr, sehr lang halten im Mund. Man merkt ihn auch, er ist sehr lang zum Schluss. Dann, sage ich mal, und ab fürs Interview. Die Kräuternote kommt nochmal im Nachgeschmack ein zweites Mal. Das heißt, ich habe in der Mitte auf der Zunge habe ich eine Kräuternote und im Abgang habe ich einen ganz, ganz klassischen Wermutgeschmack, der auch langanhaltend ist. Der Weingeschmack geht leider etwas runter, finde ich sehr schade, aber dafür ist der wirklich die Kräutigkeit des Wermuts sehr, sehr dominant. Also ich kann mir vorstellen, den auch als Mixgetränk zu benutzen, weil er doch vom Eigengeschmack her sehr, sehr intensiv ist. Der ist sehr dick, der ist sehr breit aufgestellt und dadurch gibt es so eine gewisse Fülle. Ja, ich glaube auch als in einem Mischgetränk ist es sehr, sehr gut, weil der Wermut sich durchsetzt. Das hatten wir bei den anderen zum Teil nicht so. Also, dass ich gerade den empfehlen würde zum Mixen. Ja, ich kann mal weitermachen vom Etikettendesign her. Es ist so, dass wir hier ein Etikett haben, was sehr, sehr breit über die Flasche geht. Das Schöne ist, der Markenname ist sehr, sehr, sehr präsent. Natürlich Wermut de Torino, Rosso Superior, also die höchste Qualität an Wermut, was man so bekommen kann. Ich finde es sehr schön, dass der Engel auf dem Logo drauf sitzt. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Design. Auf der Rückseite des Etiketts steht hier eine Flaschennummer drauf. Das heißt, also man merkt noch, die Produktionsgröße ist nicht allzu groß. 17% Alkohol hat er. Das ist die Flasche Nummer 796, was wir trinken. Von diesem gibt es hier 1317 Flaschen. Und der wurde im Jahr, also 2017, wohl in diese Flasche gefüllt. Hinten drauf steht auch ein bisschen was auf Italienisch. Ich glaube, da kann Maha etwas mehr dazu sagen. Okay, ja, da muss ich das jetzt auch noch instantan übersetzen. Das Problem ist jetzt nicht die Sprache, sondern dass ich halt schlecht sehe. Ja, also Wermut von großem Charakter und Intensität. Der den Geschmack der Originalität ausdrückt. Nach einer alten, nach einem alten Rezept, das mit einem modernen Schlüssel wieder besucht wurde und mit verschiedenen Kräutern produziert wurde, wie Wermut, also Artemisia. Also piemontesischer Wermut, Rhabarber, Holunderblüte, Kamille, Kardamom. Salbei. Ja, genau. Und am Ende einen rauchigen Touch. Ja. Ach, das steht ja sogar noch auf. Ist auf Englisch auch drunter. Okay. Ja, also sehr schön, also auch gerade ist das handbeschrieben und das macht natürlich tatsächlich den Eindruck, dass es hier sehr handwerklich zugeht. Ja, also wirklich sehr eindrucksvoll. Ist auch im Hintergrund ein Foto vom Hauptplatz von Turin zu sehen. Also auch sehr schön eigentlich. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum zweiten Produkt über. Ja, noch ein bisschen Zeit haben wir. Der Bitter. Ja, wir haben aus dem gleichen Hause jetzt hier einen Bitter, einen Amaro. Und eine sehr schöne, klare, rote Farbe. Sehr klar auch wieder. Das Rote geht, ist ein helles Rot. Fast so ein bisschen ins Rosa über, aber es ist rot, ganz eindeutig. Und ja, der Geruch, tatsächlich der typische Bittergeruch. Das merkt man schon in der Nase. Und jetzt auch noch einen leichten Touch von Wein dabei im Geruch, in der Nase. Oh ja, intensiver Bittergeschmack. Aber auch Süße. Süßes und Bitter, das hält sich auch wieder sehr schön die Waage. Und ganz leicht durchschmeckend auch noch die Weinbasis. Aber glaube ich sehr schön, also als Aperitif, als Bitter. Ganz toll, aber eben auch wieder kräftig, sodass man ihn auch gut mixen kann. Also ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, den zu mixen. Also aus Bitter kann man ja so einiges machen. Also ganz toll, auch als Aperitif. Ja, und ich kriege schon wieder Hunger. Ja, von der Nase ist es ein ganz typisches Bitteraroma. Das merkt man. Aber auch was Süßliches ist hier mit drin. Probier's mal. Ja, der Weingeschmack ist definitiv vorhanden. Das merkt man, die Basis merkt man. Dann kommt im ersten Augenblick kommt so eine gewisse Süße. Dann kommt der Weingeschmack durch. Und im Abgang merkt man so eine gewisse Schärfe, sehr langanhaltend. Das heißt, der öffnet sich zum Schluss nochmal richtig im Mund und geht so mit so einem richtig angenehmen Alkohol, Geschmack, Wermut, Dunst nach unten und es macht ihn sehr, sehr ausgewogen. Ich muss jetzt mal einen Schluck nochmal nehmen. Ja, also der Bitter ist nicht so der klassische ganz trockene Bitter, den man merkt, der direkt den Mundraum austrocknet, sondern man merkt, er ist etwas fruchtiger, aber dennoch eine wirklich sehr, sehr bittere Note ist mit dabei. Also auch sehr schön. Der hat natürlich auch ein bisschen mehr Alkohol. Gell? Vielleicht muss ich noch dazu mal was sagen. Der hat nämlich 28%, was natürlich doch sehr, sehr ordentlich ist für dieses Produkt. Ja. Vielleicht noch sagen, dass Bitter eigentlich kein Wermut ist, denn es fehlt der Wermut drin. Es ist aber tatsächlich ein Kräuterauszug, alkoholischer Kräuterauszug drin. Dazu kommen hier noch Früchte, steht drauf, also das sind wahrscheinlich Zitrusfrüchte, Gewürze. Also von daher, daher kommen die Bitternoten und auch so eine gewisse Fruchtigkeit ist auch zu spüren. Vom Flaschendesign her ist es auch wieder mit diesem ein rundes Etikett, was in den, so ein dunkelrot gehalten ist. Da steht immer Bitter drauf. Von der, es ist so ein, leicht geprägt, ist es schon, ja. Das Bitter ist so in einem goldenen Schriftzug drauf. Das Etikett ist halt so in so einem Weinrot, würde ich sagen. Etwas simpler als das andere. Auf der Rückseite ist ein bisschen wieder Text drauf. Die Flaschennummer 9 von 18 aus dem Jahr 2018. Dementsprechend also auch ein sehr, sehr rares Produkt, aber wirklich sehr lecker. Ja, man kann sagen, es ist in gewisser Weise barrierefrei. Das ist auch wichtig in der dunklen Bar, dass man die Dinge nicht verwechselt. Und die Flaschen sind ja gleich, aber dadurch, dass die Etikette so ganz unterschiedlich sind, kann man das wirklich gut unterscheiden. Allein durch das Anfassen der Flasche, also ein rundes Etikett, quadratisches oder rechteckiges Etikett, also das ist, glaube ich, sehr praktisch, gerade auch im Barbetrieb, denke ich. Ja, ich glaube, wir sollten mal fragen, ob wir das mal als Mischgetränke mal kriegen, bevor wir in die nächste Session gehen. Ja, okay. Ja, jetzt als Mischgetränk mit Orangenzeste, etwas Sodawasser und eben die beiden zusammen mit Eis. Mal sehen. Oh ja, das ist wirklich eine tolle Geschmackserfahrung, weil jetzt eben auch noch das Orangige dazu kommt. Also das stellt den Campari in Schatten, aber erinnert sehr stark dran. Also schon gut, also ganz toll. Ja, also sind jetzt der Wermut und der Bitter sind jetzt quasi zum gleichen Teil ins Glas gekommen. Mit einem Spritzer Soda, einer Orangenzeste. Und das macht das Ganze extrem harmonisch, sehr frisch. Eine schöne Kombination zwischen Fruchtigkeit, aber doch auch eine gewisse Herbe ist drin. Durch die Orangenzeste hat man einen sehr, sehr schönen Orangengeschmack, aber in der Nase. Und das kommt mit dem Geschmack auf der Zunge, ist es wirklich eine sehr, sehr gute Harmonie. Ja, ich glaube, wir müssen weiter, aber ich finde, das ist wirklich eine gute Entdeckung. Also ich glaube, gerade die Mischung. Dem ersten französischen Wermut sind wir dann den nächsten Wermut aus Turin auf die Schliche gekommen, war ein relativ kleiner Stand im hinteren Bereich und da sind wir auf eine, wie wir letztendlich festgestellt haben, auf eine neue Marke gekommen. Genau, das war gar nicht unsere Absicht. Wir wollten eigentlich eine Traditionsmarke dann auch haben, zunächst und später erst die neuen. Und Wermut di Torino ist natürlich, also die Bezeichnung ist natürlich eine allgemeine Bezeichnung, Wermut aus Turin. In Turin gibt es, glaube ich, 17 Firmen, die Wermut herstellen. Also später der Spezialist mitgeteilt, wahrscheinlich sogar noch mehr, aber 17, die da irgendwie auch bei dem Istituto del Wermut di Torino mitmachen, auf das kommen wir dann noch. Und ja, ich habe dann Wermut di Torino gesehen und habe gedacht, ah, das ist wahrscheinlich der traditionelle, aber das war gerade eine neue Firma, Nobile di Savoia, nennt die sich, die eben auch Wermut di Torino herstellen. Also sie haben zwei Produkte, Bitter, eben auch ein Kräuterlikör und, nicht Kräuterlikör, Wein mit Kräutern und Wermut. Ja, und die haben wir dann als erste angesprochen und das war schon sehr, sehr interessant. Also eine neue Firma, aber die eben an die Tradition anknüpft und eben auch versucht, eine besonders gehobene Qualität herzustellen. Genau. Gesprochen haben wir mit der Assistentin, der Geschäftsführer, sein Englisch war nicht so gut, dementsprechend, also der war vor Ort. Nee, das war die Assistentin jetzt. Genau, die Assistentin, mit der haben wir gesprochen, ja. Der Geschäftsführer war auch vor Ort. War aber, sag ich mal, der englischen Sprache nicht ganz so mächtig und dementsprechend hat er halt dann seine Assistentin sprechen lassen, die uns dann auch alles erklärt hat. Man merkt, echte Italienerin, sie hatte auch einen schönen italienischen Akzent und da sind wir halt auf das Produkt eingegangen. Und was die uns sozusagen hat, hören wir jetzt gleich. Genau. Yeah, so we have just come from the vermouth tasting, and the speaker is with us. So who are you? Well, my name is François Monti. I'm from Belgium, but I live in Madrid, and that has got an influence on you know, an impact on my interest in vermouth. I'm a cocktail and a spirits writer, and Spain has got a very strong vermouth tradition. And at the same time, vermouth is something that's very interesting to me because I love classic cocktails. So for me, it was almost, you know, I would say natural for me to try and investigate and deep dive into the world of those wonderful aromatized wine. And while you presented nine vermouths, so what determined the choice? All right, so we knew we had to do something on Italian vermouth, right? Because Italian is the guest country this year. And so the question was, are we going to do something about what's new and what's current, or do we want actually to go back to the actual roots of vermouth in Italy? And I thought it would be funnier for me, and maybe more interesting for the people attending the talk, to try and taste vermouth in order, in chronological order. Not the brands, not when the brands appeared, but when the style those brands represent today appeared. So that's what we tried to do. And so I needed to have a series of vermouth that would represent all of those styles well. So that's the only logical explanation I can give you for that. So vermouth is a very old drink, a very, well, it was almost forgotten, I would say. And now it's coming back to the market, to the bars, to the market. So, what made it come back? What is the reason why it is coming back? Well, I think it's actually quite simple. It's driven by the cocktail renaissance. People, since the late 1990s, early 2000s, have gone back to the basics of bartending, and they've started to rediscover not only the Manhattan, but all the cousins of the Manhattan that we had forgotten about. And vermouth is central to classic cocktail culture. So it was natural that those bartenders would ask themselves what style of vermouth were used when those drinks were created. And this has driven brands to try and get back to those, you know, those styles of vermouth on the market. And that's one of the main reasons. Not on every market, because, for example, Spain is very different. We drink it in Spain straight, so it's not the same thing driving the return of vermouth. But in Germany, for example, you love your classics and you love bitterness. So it made complete sense that at some point the brands would bring back that style of vermouth. Is that in keeping with the general trend in the market or in the bars? Sorry, I'm... The general trend. Yeah. Is that in keeping with the general trend, or what is the general trend? The general trend in general, not only on vermouth. Well, I think we're now growing out of the phase where we're looking back at the classics and people want to create their own drinks. And vermouth is obviously a phenomenal tool for that because it's very complex and it's low ABV. And that's another of the new trends. So you want to have complexity in your drink, but you don't want to have too much alcohol. And so I think the role of vermouth is a bit shifting, and we will probably see more and more different style of vermouth to accommodate that change of trends. So it was important to get back to what vermouth was before, and now it's important to know what vermouth is and to be able to be flexible enough, right? Not to lose our connection with the roots of vermouth, but also be able to cater to the new requirements of the market. So yes, it will accompany the new and future trends of the cocktail market. Yeah, and a final question, what is your general impression of this bar convent? It's my ninth visit, but it's the first time I give a talk, so it was very important for me this year. It's always getting bigger and more impressive. I mean, our convention is really the place you want to be if you want to connect with bar industry people, and if you want to discover new products, and if you want to make anything meaningful that you will do in 2019 might be impacted by what you've done or seen at Bar Convent. And on top of that, I think this year marked a change in terms of education. with the arrival of Angus Winchester. I think maybe education is getting back some of the importance it got in the earlier years, and that some of us felt that had a bit disappeared the last 2 or 3 years. So it's all good. I mean, bring on 2019, I'm rushing there. Yeah, thank you very much. Now, thanks a lot for chatting with me. Thanks a lot for attending the talk. Yeah, so please introduce yourself and what you are representing. Yeah. Oh, my name is Leonardo Leucci. I'm the co-owner of Dead Professore Spirits, and also the Jerry Thomas Speakeasy Bar in Rome. We are a small artisanal producer of vermouth, probably the first artisanal producer in Italy that bring back this old style of vermouth that was almost disappeared. And we are really proud that now there are a lot of new small producers in Italy that are help to the market of vermouth to grow all around the world. Yeah. So what is special about your vermouth? I think that we work with a very, very different philosophy about vermouth. For example, wine is very important for us. For so many years, nobody have talked about wine in vermouth. 10 years ago, nobody was talking about what kind of wine they were using for vermouth. But 75% of your vermouth is wine. So I think that you want to know what kind of wine it is. So our philosophy is to use Piedmont wine. We bring back the use of the classic Muscat in vermouth. Muscat is very important for us, was the wine used in the past to make vermouth, and we bring back that. So we have one vermouth that is made with 100% Muscat wine. After we introduce really high quality wine in our vermouth, for example, we are working with Old Nebbiolo, with Old Barbera, we are working with Barolo, that is really rare today for a vermouth, with the Freisa. So for us, wine is not only an ingredient, it's the ingredients. It's one of the most important things, because vermouth is a luxury wine. A wine with spices. Spices in the past was the most luxury things you can find on the market after gold. For that, a luxury wine. And another important thing for us is that we try to find all the spices and the herbs of our vermouth near the distillery. We are under the Alps. We have a lot of spices that can be used to make vermouth. We have the best mint in the world in Pancalieri. We have some of the best Artemisia in the world, Artemisia from Piedmont, that are really the signature spices of vermouth. And so we like to use everything that we can handpick near the distillery. Last things is the big importance we give to another ingredient that nobody talk about, is the sugar. What kind of sugar we use? Sugar can be just like a regular plain sugar, blah, blah, but sugar is a spice. So we like to use like demerara sugar, panela sugar, muscovado sugar, that will give you a very nice texture, but also they have a little bit of spiciness inside, is raw. So we love also to use this kind of sugar. These are the three main like things that makes the difference in our vermouth. And how come that vermouth has become so popular recently? Because it was once considered an old-fashioned drink. But we have to think about that. Vermouth is, without any doubt, the most important spirit in the history of mixing drinks. With vermouth, everything is started. If you take a look of the most important drinks in the past, Manhattan, Martini Cocktail, Rob Roy, in every single part of the world, vermouth was the key ingredient for some of the most important drinks. So for example, in Cuba, the drinks of the Club de Cantineros was not the mojito or the daiquiri, it was the Cuban Manhattan that was made with vermouth. So from Cuba to Italy, to England, to United States, with the Manhattan, with the Martinez, vermouth was really a key ingredient. After the industrialization of the production of the vermouth, something has changed. Probably vermouth became too industrial and people start to lose interest. The vermouth profile becomes too, you know, really sweet and become more a mixer than a very good wine that can be drinks neat. So in the 70s, in the 80s, they start to mix vermouth with lemonade, blah, blah, blah. And I think that this lose importance. But we want to bring back that. We just restarted to do the vermouth in the right way. And the market reacted really well. Because vermouth is crazy. Because you can have as an aperitif, neat. You can have as a digestive. You can mix it. You can drink like with the cheese, with dessert. Vermouth can be used with in a lot of different ways. For that, the popularity of vermouth is growing because it's simple, it's easy to serve. People like to have a vermouth in the fridge at home, and this is really changing the market. So what is the future? What trends are coming? So with vermouth or other drinks around it, so what can you predict? I like what's happening in vermouth world. Classic drinks with vermouth is coming back. Now you drink a very good Manhattan half and half with a very good vermouth. 5 years ago, this was almost impossible because the really dry Manhattan that everybody wants was just a hint of vermouth and a lot of whiskey. Now everything has changed. People want to feel the vermouth. Classic recipe from 1800s are coming back, and there are more and more vermouth drinks, and this is very nice. Also because vermouth is one of the things that you can put with any kind of spirits. It's good with rum, with whiskey, with cachaça, with tequila. Vermouth is always very good. What I predict is there's this growth of Amaro. Amaro and Italian aperitivo will be a big hit in the next 4 years. In Erwartung finden sehr viele Präsentationen und Vorträge, und es gibt eine Klasse von Vorträgen, die für uns natürlich besonders interessant ist, nämlich die Tastings. Das heißt also, da hält jemand einen Vortrag und gibt auch immer Beispiele zum Bier. Also eine Verkostung, aber es ist nicht einfach nur eine Verkostung, sondern eingebettet in einen Vortrag. Und diese Vorträge haben ein ziemlich hohes Niveau, kann man sagen. And what is your impression of dieser Vortrag ist Fabian Bellier von Swarmerdi, der über Wermut gesprochen hat. Er hat uns tatsächlich 9 Wermuts probieren lassen. Und das war von den ganzen Verkostungen die meisten Beispiele. Er hat es wirklich auch sehr, sehr lebendig gemacht. Das war wirklich eindrucksvoll und hat ganz, ganz viele über Wermut gelernt. Das ist natürlich dann auch eine gute Grundlage für das, was wir hier machen, weil wir dann auch diese Informationen natürlich hier weitergeben können. Und das liest dann auch in die Gespräche und so weiter. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe auch verschiedene Wermuts da kennengelernt zum ersten Mal, die wir dann später dann auch am Stand aufziehen. François hat, muss ich sagen, auch vom Typ her, ist ein junger Typ, ich würde sagen Anfang 30, wirklich ein sehr lebendiger Vortrag. Es gibt immer bei diesen betreuten Tastings gibt es immer so einen Untersetzer für die kleinen Tische, die man dann hat. Und das sind meistens dann 9 Zahlen aufgemalt, dass halt jedes Glas seinen Platz auf der Zahl hat. Und in der Regel waren die Tastings so nach maximal 5 Proben, die wir erlebt haben. Und dass der quasi über die volle Länge geht, hat uns ein bisschen gewundert. Aber sein Wort war, er wollte nicht die Wermuts zeigen, wie sie quasi aus der Story entstanden sind, sondern sein Vortrag hieß erstmal, vom Vortragstitel her, hieß der nämlich Wermut, as it really is, und er hat quasi die verschiedenen Stile an Wermut präsentiert. Und dementsprechend war das jetzt nicht unbedingt, wie die Brands oder die Wermuts an sich entstanden sind, so von der Jahrzeit, von der Zeit her, sondern eher von Eigenschaften her. Und dementsprechend war der Querschnitt, den er da genommen hat, ein sehr, sehr großer. Und im Vergleich her waren die alle ganz, ganz toll. Also die Auswahl an Wermuts, die er auch getroffen hat, war auch einmal frei. Und natürlich war für uns da ein Muss, anschließend ein Interview mit ihm zu führen, und das Ganze dann nochmal zusammenzufassen. Ja, dann muss doch gleich an. Hold Vintage. This is 2015. To show you that after 4 years in a bottle, the vermouth is still really fresh. Because the wine, the acidity are really good and nice. And so this is one of the biggest differences between our vermouth and other vermouth. This is a vermouth that have the same evolution of a wine, of a real wine, like a Barolo or other things. You keep it in the bottle and it starts changing, it starts maturing. It's alive, it's not dead, you know? It's the biggest difference for me between an artisanal product and an industrial product. An industrial product, it's always the same. Our vermouth can be a little bit different every year because the wine are different, the spices are different. If you take a tree of apple tree and you take 2 branch and you take 2 apples, they taste different. So how an artisanal product can be exactly the same. In wine, you don't care because the only consistency you want is the quality. And we are doing the same things. Consistent in the quality, but we leave the nature do his job. Small difference every year. And it was different in our vermouth. Also Gold von der Farbe her. Man hat gleich den Gewürzeindruck und den leichten Weineindruck in der Nase. Und der entfaltet sich richtig schön im Geschmack. Also toller Weingeschmack. Man merkt halt den Muskatgeschmack und eben das Würzige. Ja, in der Nase ist er auf jeden Fall sehr wermutlastig, merkt man schon. Man merkt kaum den Alkohol, aber man merkt die schöne Weinnote. Farbe ist so ein leichtes Gold. Probier ich mal. Man merkt eindeutig den schönen Weingeschmack. Man merkt im zweiten Zustand merkt man die Kräuter und dann, dass er doch sehr vollmundig ist. Der Abgang ist relativ kurz, aber das letzte Stück ist immer noch sehr, sehr gehaltvoll. der Alkohol schmeckt man wirklich kaum raus. Die Flaschen machen wir nachher gesamt. Ja, genau. Ja. So. This is our Torino Vermouth. As you see, the color is not dark, you know, black. No, it's the natural color that we get from the wine that we blend and the spices. For that vermouth, we use a blend of Nebbiolo with Moscato and Erbaluce. The Nebbiolo gives you the structures, because this vermouth is also rest in a cask for 6 months. Totally different spice that from the classical. Here we have a lot of balsamic, spices and herbs. We pick most of the spices from the Alps, so you have a lot of mint, gentian. We have a little bit of genepi, a lot of artemisia. We what we want to do is this almost medicinal touch that was really popular in the past, but now it's almost disappeared in vermouth, and we want to bring back that. Very good wine, Nebbiolo, and this minty balsamic flavor that now is a little bit of forgotten flavor. Ja, also dunkel Bernstein oder Bernstein würde ich sagen. Vom Aussehen der Nase merkt man, dass er sehr würzig ist, aber man merkt auch eine Zitrusnote. Und dann beim Trinken, ja. Also man merkt diese besonderen Kräuter. Es ist ein ganz anderer Kräutergeschmack, ein sehr viel herberer Geschmack und sehr anhaltend. Ja, von der Nase her ist es wirklich sehr kräutrig. Also es riecht eher nach Medizin. Ein bisschen Alkohol merkt man auch durch die Stärke. Sehr Vermouth-typisch. Der erste Schluck ist doch wirklich sehr, sehr gehaltvoll, sehr mächtig in der Kräuter. Dann kommt der Vermouth-Geschmack wirklich sehr gut durch. Und zum Schluss merkt man ein bisschen den Alkohol mit einem kleines bisschen Kräuterrestgeschmack, der sehr, sehr lange anhält. Ich nehme jetzt mal einen Schluck. Ja, also ist so ein bisschen ein klassischer Vermouth, mit einem modernen Touch würde ich das Ganze bezeichnen. As you can see, 4 years in a bottle and doesn't lose the acidity, still have the acidity and ja, François Monti hat uns dann noch Empfehlungen gegeben, welche Vermouth wir unbedingt noch probieren sollten. Und der, den er sozusagen wirklich am meisten gemocht hat, war der Vermouth oder die Vermouth von Vermouth del Professor. Also die Vermouth des Professors. Auch eine neue Vermouth-Firma aus Turin, die aber versucht, dann die alte Tradition anzuknüpfen, eben die alten Rezepte wieder zu beleben und vor allem eine Besonderheit, auf die wir auch hingewiesen wurden, sie stellt Vermouth her mit Barolo, mit einem wirklich edlen Wein aus den Langen, das ist das Anbaugebiet. Das war früher schon so, dass man dort auch Vermouth produziert hat, das ist aber ein bisschen eingeschlafen, weil der Wein an sich sich eben besser verkauft ließ und Vermouth eben so en vogue war. Und der Professor hat dann eben genau da auch wieder angeknüpft und macht jetzt auch einen Vermouth aus Barolo, der wird auch in einer Weinflasche präsentiert. Da erkennt man sofort schon an der Flasche ein bisschen, wie er schmeckt. Und die anderen Flaschen sind stark verzierte Flaschen, aber auch eigentlich immer so schön gemacht, dass man wirklich schon einen Eindruck bekommt, was das ist. Aber ich denke, wir lassen Leonardo Leucci, der mit uns gesprochen hat, dann selber zu Wort kommen. Das Schöne war, dass in seinem von Monti der Vortrag, er hat natürlich auch als letzten Wermut war natürlich auch einer der Professor, aber nicht der Besondere, über den wir dann gleich sprechen werden und über das Interview geht. Dann haben wir uns mal was da gesprochen wurde. Ja, ich kann das eigentlich nur noch bestätigen. Also von der Farbe her zwischen Bernstein und Rot, natürlich Rot, weil Rotwein drin ist, Und von der Nase, man erkennt neben dem Kräutergeruch schon den Weingeruch. Wirklich eindrucksvoll. Also richtig so ein kräftiger, also auch die Tannine, also bitter kann man ja nicht riechen, aber man hat so diesen Tannineindruck. Und dann im Geschmack, ja, es ist ganz klar, es ist eine richtige Explosion, Geschmacksexplosion. Man bekommt zuerst, Moment, erst so ein bisschen Säure, dann kommt das Bittere und dann kommt halt der Abgang und man merkt aber auch die Tannine. Also der Rotweineindruck ist wirklich da und er schmeckt wirklich sehr edel. Also in jedem Aspekt ist er sehr edel. Ja, von der Nase her ist es wirklich ein sehr schöner, runder Wermut. Es ist sehr, sehr, er riecht sehr kräutrig, sehr frisch. Oh ja, das ist ja eine Geschmacksexplosion. Das heißt, am Anfang merkt man, dass er erst so ein bisschen bitter ist, dann kommt die Frucht, die Kräuter und im Abgang merkt man, dass es ein Wein ist. Der ist relativ dick, der ist sehr breit, der ist im Mund sehr, sehr präsent. Und man merkt, durch den Barolo hat er auch so einen leichten, weinigen Abgang. Das heißt, es bleibt noch relativ viel übrig davon, wo man einen Schluck genommen hat. Ich nehme jetzt noch einen. Ja, wirklich außergewöhnlich. Ja, eine sehr zurückhaltende Süße, muss man sagen. Die ist sehr angenehm durch das... Die Balance zwischen Kräuter und Süße ist ganz wichtig. Man merkt halt doch, dass sie sich beim Thema Zucker einen großen Kopf gemacht haben, weil die verwenden ja das Zucker quasi als Kräuterextrakt mit rein, statt normalen raffinierten Zucker. Und dadurch bekommt es so einen ganz, ganz speziellen Geschmack. Thank you very much. I hope that you enjoyed. Like, for us, makes vermouth and bring back the vermouth tradition. It's really important. I hope that restaurant bars restart to serve the vermouth in the old way, cold from the fridge, no ice. If you want a zest of lemon or a zest of orange, and if you want a splash of soda, but vermouth was served like that. And you don't need to mix it. Because vermouth, when it's good, have the complexity of the wine, the complexity of the spices. And so it's like a cocktail in a bottle. Sometimes you don't need to mix it. You just need to choose a good vermouth. Yeah, well, I think that is right. And I like this Barolo very much, because it's really special and it really has an elegance which one wouldn't expect. And I think it's you know, it's in German they call it Gesamtkunstwerk, so the overall artwork where everything fits, and even the bottle is really fitting. Super, danke. Komm noch mal ganz kurz zum Flaschendesign. Also den ersten, den wir getrunken haben, ist der, wir sind ein Classic, und da ist das Etikett ist rechteckig, ist sehr komplex gemacht, ist sehr schön mit ganz vielen Abzeichen drauf, so ein bisschen auch im Vintage-Look darauf. Dann steht der Produktname drauf, und hier, wie wir schon vorhin gehört haben, ist ganz wichtig, dass das Jahr drauf steht, weil natürlich der Weingeschmack von dem Jahrgang eine ganz erhebliche Rolle spielt für diesen Wermut. Sag ich mal, den ersten, was wir probiert haben, ist so ein bisschen in einem Grünstich gehalten, so ein dunkles, altes Grün. Das Ganze ist in einer 750ml Flasche und hatte 18% Alkohol. Hinten drauf ist noch ein bisschen Text in Italienisch drauf. Der zweite, was wir getrunken haben, ist das gleiche Etikett, das gleiche Design, nur mit so einem dunklen roten Bordeaux-Touch. Auch immer sehr, sehr, also ich finde es eigentlich schöner, das dunkelrote gegenüber dem grünen. Der hat auch 18%, ist auch eine 750ml Flasche. Und auch die Rückseite ist wieder mit italienischem Text und ein bisschen noch Sachen versehen. Jetzt habe ich leider die andere Rosso-Flasche nicht mehr da. Die Rosso-Flasche sieht eher aus wie eine Weinflasche, muss ich ganz ehrlich sagen. Weißes Etikett, ganz einfach gehalten. Ein bisschen Text vorne drauf, also unterscheidet sich designmäßig komplett von den anderen beiden. Auch das müsste eine 750 ml Flasche sein, wo das da drin ist. Und ja, das Etikett kann ich jetzt leider von hier aus hier nicht mehr sehen, weil es hier gerade im Einsatz ist. Aber auch vom Design her ist es wirklich ja, sehr, sehr vernünftig gemacht. Ja, wir sind hier im Kühlhaus auf dem Barkonvent. Und hier geht es natürlich weiterhin um Wermut und diesmal um Wermut aus Deutschland. Ja, wer seid ihr? Ich bin die Lisa Heidmann von Diageo. Ich kümmere mich von Trade-Marketing-Seite unter anderem um die Marke Belsazar und sitze in Hamburg. Hallo, ich bin der Nico Bergmann. Ich bin auch Diageo Deutschland und der Brand Ambassador aus Berlin. Ja, jetzt geht es ja um Wermut und ihr habt da ja was ganz Spezielles. Bei Wermut denkt man ja eigentlich erstmal so ein bisschen an so ein Getränk der älteren Generation. Also meine Großmutter hatte immer irgendwo eine Flasche Wermut stehen und das hat sich ja jetzt gewandelt. Es gibt jetzt praktisch eine neue Wermutbewegung und ihr seid ein Teil davon. Dann berichtet doch mal, was ihr macht. Genau, das war eigentlich auch der Gedanke der Belsazar-Gründer, dem Herrn Brack und dem Herrn Wagner, dass man einfach die Aperitifkultur in Deutschland wieder neu bespielen will. Und da passt natürlich das Thema Wermut ganz gut mit rein, der eine Zeit lang eher negativ behaftet war. Und das war eigentlich so der Grundgedanke. Und man hat dann mit den vier Grundvarianten angefangen, ja, mit dem Belsazar Dry, dem Belsazar Rosé, dem Red und dem White. Hat die von Mal zu Mal verfeinert. Und seit diesem Jahr haben wir dann auch noch die fünfte Variante mit rein, die Summer Edition, ist dann der Riesling. Genau, wichtig ist natürlich auch zu wissen, dass die Wermutkategorie mittlerweile wieder groß im Wachsen ist. Wir sind da natürlich nicht die Einzigen, wir setzen natürlich aber trotzdem auch mit dem Belsazar-Trend, indem wir ein deutsches Produkt haben, was im Schwarzwald seine Herkunft hat, mit dem Touch von Berlin, dadurch, dass es eine Berliner Firma ist, voll auf die Trends abzielen und die Möglichkeit haben, den Trend hin zu Spirituosen mit einem geringen Alkoholgehalt, einfach dem Konsumenten etwas anzubieten, was wirklich großartig schmeckt, aber eben keine Spirituose ist mit 45 Umdrehungen etc., sondern da wirklich mit 16% im Schnitt, 17% Alkohol einfach etwas Frisches anzubieten. Gerade der Rosé Tonic, der bei uns total im Fokus steht, ist ein super leichter, spritziger Aperitif, der getrunken werden kann im Sommer, im Winter und eben gerade in der Aperitif-Occasion, wie wir sie nennen, sehr, sehr beliebt ist. Ja, wieso heißt das Produkt eigentlich Belsazar? Ja, Belsazar stammt quasi wirklich auch wieder aus dem Schwarzwald. Der Belsazar wird ja bei dem Schladra mit abgefüllt. Und aus der Geschichte von Schladra gab es den Balthasar Schladra, der quasi auch die Rezepte zum Thema Wermut hatte. Und um dem Ganzen auch das, ich sag mal, zu danken, wollte man eigentlich Richtung Balthasar gehen. Balthasar war aber nicht möglich. Die Abwandlung von Balthasar ist dann quasi Belsazar. Und ja, so kam es eigentlich zum Namen Belsazar. Ja, das ist ja schon, der Name ist interessant. Und ich denke, das Besondere ist ja auch diese Verbindung von deutschen Weinen mit dem Wermut. Könnt ihr etwas zum Rezept sagen, also ich meine, sicher ist das auch ein bisschen geheim, denke ich mir, aber vielleicht kann man dazu noch ein bisschen was sagen. Ja, eigentlich ist ja in dem Moment das Schöne bei Belsazar, dass wir halt für jeden Grundvariante jeweils einen anderen Wein verwendet haben. Ja, das heißt, wir haben für den Dry eine gute alte Rebsorte, den Gutedel benutzt. Beim Belsazar Rosé nutzen wir einen schönen Pinot Noir, alles wie gesagt aus dem Schwarzwald. Dann haben wir den Belsazar Red, das ist ein Muscatella-Cuvée. Und beim Belsazar White nutzen wir Gewürztraminer und Süßweine. Und klar, bei der Summer Edition, so wie der Name schon sagt, Belsazar Riesling, nutzen wir halt den Riesling von Dr. Losen. Ja, jetzt gehört ihr ja zu Diageo und vielleicht kannst du dann noch ein bisschen was dazu sagen, wie es dazu kam. Genau, Diageo hat ein Projekt, sagen wir, am Laufen, Distill Ventures. Distill Ventures ist eine Organisation innerhalb des Konzerns Diageo. Und aus diesem sprießt auf der einen Seite eben auch die Marke Belsazar. Jetzt ist es zum Sommer diesen Jahres dazu gekommen, dass Belsazar übernommen wurde und somit in den Vertrieb von Diageo von Schlumberger damals übergegangen ist. Die Marke hat so die Möglichkeit von einem Riesenteam natürlich, was über das Diageo verfügt, unterstützt zu werden und groß gemacht zu werden. Wir haben da die Pläne sind über Europa ausgerollt, sodass wir als Diageo Germany GmbH uns natürlich super freuen, dass wir das erste deutsche Produkt im Portfolio haben können. Nichtsdestotrotz ist ganz Diageo Europa auch dran und freut sich über das Produkt. Und Max und Sebastian als Founder von Belsazar sind weiterhin bei Diageo mit dabei, unterstützen die Marke, wo sie können, fungieren dort eben als Markenbotschafter natürlich auch. Wir haben zwei für Deutschland und Österreich, zwei Brandambassadore, einmal den Nico eben für den Norden, dann die Betty für den Süden, die Marke dort groß machen auf lokaler Ebene, und dann haben wir eben die Möglichkeit, die mit unserer größten, in der Spirituose größten Außendienstmannschaft eben ganz in die Breite zu gehen und die Deutschland und Österreich komplett von Belsazar zu überzeugen. Also offenbar gibt es ja wohl einen Trend zu Produkten mit weniger Alkohol. Gibt es denn auch einen Trend so hin zum Regionalen, oder was für Trends kann man überhaupt erkennen? Genau, also ein Riesentrend ist eben, wie gesagt, der geringe Alkoholgehalt. Dann natürlich lokal, ganz, ganz wichtig. Auch das, was wir uns natürlich mit Belsazar voll durchstarten können. Weitere Trends sind natürlich auch Mixology, also die Cocktailkünste. Wir hatten jetzt als Diageo natürlich auch gerade das Thema World Class in den letzten Tagen. Die World Class Global Finals haben dieses Jahr zum ersten Mal in Berlin stattgefunden. Da wurde gestern Abend der Gewinner gekürt. Und da ist natürlich Belsazar auch ein Thema, aber auch eben die ganze Kunst, Cocktails zu mixen und wirklich hochwertige Spirituosen und Getränke, Cocktails so zu mixen, dass sie Geschmackserlebnisse für jeden erzeugen können. Ja, und die Barkonvent oder der Barkonvent, wie gefällt euch die Stimmung hier? Wie kommt ihr zurecht? Wie ist es überhaupt? Großartige Stimmung. Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr das ganze Kühlhaus für uns in beanspruchen können. Wir freuen uns über die Fläche, die wir oder die Marken, wie wir sie präsentieren können. Haben hier wunderbare Markenwelten auf fast allen unseren Diageo Reserve Produkten. Und sind begeistert von den tollen Gästen, die sich ja wirklich über sämtliche Kanäle und auch Konsumenten natürlich erstrecken und wir so sehr viel Breite schöpfen können und uns auch über die 3 Tage natürlich freuen, um Geschichten wie letztes Jahr mit Tickets eben umgehen zu können und so alle wirklich einmal abholen zu können, dieses Universum hier einmal zeigen zu können. Und das ist alles sehr großartig. Die Founder sind auch zum größten Teil dabei, wie gesagt, bei Belsazar, Max und Sebastian. Tom Bullitt war gestern da von Bullitt, die Lorena Vasquez von Zacapa. Also wirklich tolles Publikum von Kettle One, Bob Nolet, von der Nolet Distillery. Tolles Publikum, tolle Gäste von unserer Seite für natürlich alle Besucher. Und ich glaube, wir haben hier eine ganz großartige Zeit gerade. Ja, vielen Dank. Ich probiere in der Zeit. Genau, also aktuell trinkt ihr den Belsazar Riesling, das ist die Summer Edition, die aktuell auf dem Markt ist, limitiert mit 25.000 Flaschen. Lasst ihn euch erstmal schmecken und dann gehen wir nochmal ganz kurz drauf ein, was halt mit drin ist. Ja, ich fange mit der Farbe an. Sehr hell, also Lemon und Light Lemon. Und in der Nase ist, glaube ich, merkt man schon, dass es Wermut ist, weil es so ein bisschen kräuterig in der Nase ist. Und dann im Geschmack merkt man zunächst mal die Fruchtnote, dann das Bittere und dann ganz typisch der Riesling-Geschmack. Also er hat das Riesling-Schwänzchen und man merkt also deutlich, dass es Riesling ist. Und der Weingeschmack kommt sehr gut durch. Also die Kräuter werden überdecken den Weingeschmack nicht und das ist wirklich ganz fantastisch. Ja. Ja, vom Geruch her ist es sehr frisch, sehr kräutrig. Auch etwas süßlich in der Nase. Man merkt kaum, dass es Alkohol. Man denkt erst, es ist eine Fruchtlimonade. Das erinnert mich so ein bisschen an nicht gesüßten Almdudler. So ein bisschen in der Richtung. Vom Geschmack her. Ja, man merkt definitiv, dass es ein Riesling ist. Das ist auch die Weinnote ist sehr betont. Und in der Mitte merkt man doch die volle Kraft der Kräuter. Und das ist relativ einfach zu trinken. Man merkt den Alkoholgehalt kaum. Darum ist er auch sehr gefährlich. Aber es ist ein sehr, sehr runder Wermut, der genau für den Sommer gemacht ist und dadurch ganz, ganz, ganz toll da auch reinpasst. Also sehr tolles Produkt. Genau, und genauso sollte er auch genossen werden. Das heißt, entweder pur auf Eis, ja, und um halt nicht den Geschmack von dem Riesling zu verfälschen, dann vielleicht mit Soda. Weil mit dem Tonic bekommen wir öfter mal das Feedback, dass dann schon der Riesling-Geschmack untergeht. Sollte ja schon eher dann auf Eis genutzt werden. Sommerlich schmeckt er halt auch durch die Ananas aus den Azoren, die mit drin ist, ja, die halt diese frische Note mit reinbringt. Deutlich kleiner als eine normale Ananas, aber deutlich kräftiger und süßer. Das schmeckt man dann halt hier quasi im Unterton beim Riesling. Ja. Gut, das heißt, vielleicht sage ich noch ganz kurz zum Flaschendesign. Dann kannst du vielleicht schon mal den zweiten holen, dann sage ich was zur Flasche. Also die Flasche ist wirklich sehr schön gestaltet. Man sieht da vorne drauf einen Kakadu und so ein bisschen exotische Früchte. Es gibt da so ein Riesling-Weinblatt, was ich da erkenne. Es ist quasi in so ein Quader gelassen. Da steht dann schön deine Markenname drauf, schön eingefasst. Und vom Etikettendesign ist es schon, was man nicht so häufig sieht. Die Anmutung macht eher auf Tradition, aber dennoch ist es ja eine recht moderne Marke. Und dementsprechend ist es ein sehr, sehr frisches Etikett, würde ich so sagen. Ja. Genau. Dann gehen wir zu Nummer 2. Das ist der Belsazar Dry. Also von der Nase her ähnlich. Also Farbe deutlich dunkler. Also geht schon Richtung Bernstein Light Amber, würde ich sagen. Und in der Nase etwas fruchtiger, aber auch wieder das Würzige, also wermuttypisch. Ja, der Geschmack hat ein bisschen ölige Note. Auch wieder so, dass der Bittergeschmack in der Mitte der Zunge kommt und er ist doch auch etwas nachhaltiger als der andere. Also ja, eigentlich ein schöner Aperitif, also gerade durch die Nachhaltigkeit. Also vom Geruch merkt man, dass es deutlich fruchtiger ist als der Riesling. Der riecht mehr nach Ananas, mehr nach exotischen Früchten. Bisschen, ja, so ein bisschen was an Öl. Ich würde eher sagen, so ein fruchtiges Traubenkernöl. So ein bisschen daran erinnert er mich so ein bisschen. Und vom Geschmack her ist er, man merkt zum Schluss, ist er schön trocken, definitiv. In der Mitte kommt die schöne Kräuternote durch. Und am Anfang merkt man wirklich ganz klassischer Wermut, wirklich sehr schön ausgebaut. Etwas alkoholischer im Geschmack ist er schon, aber doch sehr gut, ja, trinkbar. Dieses Jahr haben wir auch mal geschafft, in die Nebengebäude zu gehen. Ja, wir vielleicht können wir auch noch erfahren, was drin ist. Genau, Belsazar Dry nutzen wir die Station an sich konzentrieren können und deutsche Rebsorte. Und wie wir schon vorhin gehört haben, unter 30 Gramm Zucker auf die Flasche, was halt wirklich schon sehr trocken ist. Und natürlich noch das alte Kühlhaus. Ja, ganz toll. Und das alte Kühlhaus war komplett zur Flasche. Firma, also das gleiche Etikett, muss man sagen, bloß dass der drauf dry. Im Hintergrund ist grün gehalten, man sieht so die Weinreben und Weinberge drauf. Ja, Gio. Oben drauf ist auch nochmal ein kleiner Schriftzug, der hat auch 19% Alkohol. Die Riesling-Edition hat er 16%, also etwas leichter am Alkohol. Und genau, jetzt gehen wir mal weiter zur nächsten. Beschäftigt, das ist also das Kerngeschäft. Genau, dann sind wir schon bei der dritten Variante, das ist der Belsazar Rosé. Die sind dadurch bekannt geworden, dass sie die Firma Guinness übernommen haben und eben. Ja, also von der Farbe her Rosé, ganz klar. Nase aktiv. Also Light Red nach dem Schema. Ja, und also einer ja, der großen. In der Nase fällt er auf. Alkohol. Weil er schon so ein bisschen, also nicht nur den Kräutergeruch hat, sondern auch ein leicht Rosé. Er hat so eine. Diese Distillerien, gerade schottische Distillerien, ja, gehören dazu und eben die Brauerei Guinness. Das setzt die hatten auch dort auf, kommt der, sofort auf dem Barkonvent hatten auf sie der auch Zunge. So eine Ausstellung all ihrer Produkte. Die sogar die Wermutnoten überdeckt. Also Wermut ist hier nicht so ausgeprägt. Also jedenfalls hatten die. Und das der Geschmack Kühlhaus ist jetzt so gespielt, eher sehr schön. So, also im ganz, Finish ist er also nicht so nachhaltig. Die da so den Messebau gemacht haben, die ganze Konzeption, war also so, drin, so ein Garten, die sich auch so ein bisschen entfaltet der Aromen im Laufe, also während man ihn trinkt. Das war wirklich sehr gut. Ja, von daher tatsächlich ein guter Sommerwein. Kann mir das ganze große Gebäude war also in der Hand dieser Firma. Und ganz oben gab es dann auch das neue Produkt, ja, was jetzt neu dazu gekommen ist. Also sie haben jetzt auch einen, also dem Trend folgend, ist ja klar, etwas fruchtiger, also Wermut die Rosé aufgenommen. Und zwar, das ist das Besondere, einen deutschen Wermut. Und wieder mal, also ich meine, ich will jetzt hier nicht den Geschmack ist wirklich sehr gefällig. Wieder mal zeigt sich, dass merkt, deutsche Produkte dass er im Abgang besser sind, als man so glaubt. Sehr, sehr, also sehr viel Restzucker. Aber nicht unangenehm, also wird nicht lebrig und nicht zu extrem. Ich finde ihn auch im Nachgeschmack sehr anhaltend. Man merkt immer noch diese schöne Beerennote. Aber es ist Belsasser ausgesprochen. Im ersten Augenblick, im ersten Schluck. Die Produzenten. Ist eigentlich auch so eine Art Start-up. Könnte man das für einen Süßwein halten und nicht für einen Wermut. Und ein Pfälzer haben sich da zusammengetan. Und dann kommt erst im zweiten Augenblick Pfälzerwein, das ganze kräutrige Geräusch. Man merkt, oh, es handelt sich um einen Wermut. Und auch ein bisschen der Alkohol. Dadurch wird es, glaube ich, etwas unterstützt, dass man weiß, dass man hier keinen Süßwein trinkt, sondern Wermut. Also wirklich um die Ecke. Potsdamer Straße 90, da muss ich direkt mal gucken. Aber es wird wahrscheinlich nur ein Schild. Genau, Rosé nutzen wir quasi Pinot Noir. Das war und als der Wir haben uns auch mit Tonic anbieten. Ja, in dem Moment als den eigenen Rosé-Spritz. Klare Empfehlung von Belsasar. Wird er bis jetzt auch sehr gut akzeptiert vom Kunden. Und dann auch noch mit ja, es ist was gut passt zum Spritz. Also es ist angenehmer als das Original. Kann ich vorstellen, was sagen, weil es harmonischer ist. Sind sogenannte Brand Ambassadors, das heißt. Genau, also die Rosé-Flasche ist auch im Etikett Rosé gehabt. 17,5% Alkohol, was man auch nicht so doll schmeckt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber auch hier mit denen haben wir uns unterhalten, weil das Etikettendesign gegenüber des Dries genau ähnlich, einfach nur der Hintergrund wurde gewechselt. Und dementsprechend gibt das Ganze so eine schöne Produktportfolio mit eingebunden. Das Rosa ist sehr schön, weil es kein Schwanchenrosa ist, sondern eher so ein Altrosa. Mit denen das heißt, Interview das geführt, weil es natürlich eine deutsche Firma ist, was natürlich auch bedeckt. Ganz schön das war, das Interview auch in Deutsch führen konnte. So, kommen wir zur vierten Variante, das ist der White. Ja. Unsere liebevoll die Fat Lady genannt, von da der Zucker gehalten, ist jetzt am höchsten. Bergmann standen uns da zur Verfügung und anschließend haben wir noch ein Tasting gemacht. Ganz toll. Also schon der Geruch, also es ist ein Riechwein. Und wie das riecht er nicht so sehr nach Wermut, sondern tatsächlich nach einem süßen Wein. Muscatella, ganz unverkennbar. Farbe, ja, so wieder Light Amber, würde ich sagen. Wie der andere auch, also ein helles Bernstein. Schmeckt ganz, ganz toll. Also man merkt halt die Muscatella-Noten durch. Ich hoffe, da ist Muscatella drin, dass ich ja nicht Unsinn erzähle. Und wirklich nachhaltiger Geschmack, sehr viel Süße. Das geht aber schön in Harmonie über zum Bitteren vom Wermut. Also von daher doch sehr angenehm und harmonisch. Und anhaltend, also richtig anhaltender Nachgeschmack. So, ich nehme jetzt meine Nase. Oh ja, der riecht wie ein Wein. Man merkt so ein bisschen auch, so eine gewisse Fäulnis rieche ich hier drin. Und dennoch kommt wirklich das Wermutkraut doch gut zur Geltung. Riecht so ein bisschen auch medizinisch, würde ich sagen. Also gesund. Oh ja, man merkt im Geschmack natürlich, ist er bedeutend fetter, bedeutend dicker, sehr breit, im Mund sehr lang anhaltend. Der Abgang ist immer noch da, das heißt auch sehr, sehr smooth am Schluss. Und jetzt kommt so ein bisschen der Zuckergehalt, den ich jetzt noch merke. Und der Alkohol ist wirklich sehr, sehr gut eingebunden, das heißt, man schmeckt ihn kaum. Aber die Wermutnote ist definitiv vorhanden, also ganz toll. Sehr schön, ja. Ein tolles Produkt. Das würde ich auch gleich mitnehmen. Sehr schön. Im White nutzen wir eher Süßwein-Cuvées und Gewürztraminer-Cuvées. Und wie ihr schon mitbekommen habt, sehr süß. Das heißt, das ist der Belsasar Wermut mit dem höchsten Zuckergehalt von knapp 180 Gramm auf die Flasche. Was habt ihr gemerkt? Gut. So, zur Flaschendesign ist er im Prinzip ähnlich wie alle anderen auch. Nur das Weiß, da steht auch White drauf, ist nicht wirklich ein Weiß, sondern eher so ein, sag ich mal, so ein ausgeblichenes Orange, um halt auch diesen leichten Vintage-Look zu behalten, also auch nicht zu poppig. Dementsprechend einfach nur das gleiche Etikettendesign und steht nur White drauf. Aber ansonsten ist das Etikettendesign bei allen gleich, bis auf die Riesling-Edition. Dementsprechend ja, ist auch als Brand gut zu erkennen. Genau, kommen wir zur letzten Variante, das ist der Red. Genau, unser Klassiker, oftmals genutzt zum Beispiel im Negroni. Lassen euch erstmal im Mund und dann sprechen wir, was drin ist. Ja, also, erstmal von der Farbe her, klar, rot. Sogar gar nicht mal so, also medium, aber gar nicht mal so hell, wie man sich das denkt. Der Geruch, das Aroma, klar würzig, also die Würznoten kommen durch. Die Kräuternoten, deutlich mehr als bei den anderen. Sonst riecht da nicht so viel. Also kein typischer Rotweingeruch. Und jetzt zum Geschmack. Ja, auch hier ist der Kräutergeschmack sehr deutlich. Also es hat was tatsächlich, also es ist glaube ich der, der dem klassischen Wermut, was heißt klassisch, also zum Beispiel Noyibrat, den wir vorhin getrunken haben, am nächsten kommt, glaube ich. Also das ist hier doch sehr, setzt sehr stark auf den Wermut. Und von daher ist es wirklich schwer, jetzt da Rebsorten zu erkennen. Aber er hat relativ viel Süße auch. Das führt dann auch zu einer gewissen Harmonie. Der Geschmack ist anhaltend. Also im Abgang dann doch nochmal deutlich und es hält dann auch danach an. Also auch ein sehr schöner und aber das ist gerade der typische Aperitif, würde ich sagen. So, von der Nase her. Stimmt, es ist am ersten Wermut. Von der Farbgebung her ist es so ein bisschen trübe oder täuscht es vielleicht. Ja, so ein bisschen trübe ist er. Und man merkt halt doch eindeutig den Wermut-Touch in diesem in dem Glas. Jetzt probiere ich mal. Ja, das ist eher so der französische Style an Wermut. Der Rotwein als Basis ist wohl ein sehr, sehr guter Träger. Das heißt, man merkt dann auch so ein paar Gerbstoffe mit drin. Dadurch kommt auch dieses trockene Aroma. Der Zucker ist wirklich sehr, sehr zurückhaltend und man merkt wirklich die starke Wermutnote. Also das stimmt, das ist wirklich für mich so ein klassischer Wermut mit so einem leichten Touch an Frische. Also als ob man quasi Omas Wermut etwas abgestaubt hätte mal ein bisschen Frische reingemacht und dann quasi das Ganze zum neuen Produkt entwickelt. So finde ich den Geschmack davon. Also sehr lecker. Genau, der Belsazar Red nutzen wir Muscatella-Cuvées und Rotwein-Cuvées. Wie ihr vielleicht geschmeckt habt, leicht Kaffeegeschmack mit drin und Zimt. Genau, also wie gesagt, klassischen Negroni zum Beispiel oft genutzt, als Red und Ginger, Espresso Martini, sehr, sehr vielfältig einsetzbar. Ja, super. Klasse. Bitte? Genau, die Flasche noch. Genau, also genauso rot das Design, Etikettendesign. Es ist, das Rot ist nicht so ein kleiniges Rot, sondern auch wieder ein sehr bedecktes Rot. Der hat 18% Alkohol, also genauso viel wie der White. Dementsprechend ist der ja ähnlich, aber halt vom Alkohol natürlich her, aber vom Geschmack her ist es ein sehr, sehr großer Unterschied. Ja, eine Frage habe ich noch. Wermut ist ja wieder am Kommen. Was sind denn so die guten Cocktail-Möglichkeiten für die Wermuts, gerade für euren speziellen? Ihr habt ja auch eine Bar aufgebaut. Was wird denn da so serviert? Wir servieren bei uns gerade an der Belsazar Bar zum Beispiel mit dem Riesling eine schöne Pina Colada. Das heißt, die haben wir mal neu bespielt. Kommt es jetzt sehr gut beim Kunden an, da wir ohne Sahne arbeiten. Der Riesling mit seiner Ananas natürlich schon schön im Vordergrund steht. Ja, dann den Klassiker, den Rosé Tonic nutzen wir. Wir haben den Red mit Red and Ginger aktuell dabei und einen schönen Pier Sour. Sehr schön. Und was ist momentan nach dem zweiten Tag so der Renner? Der Renner ist tatsächlich wirklich bis jetzt der Riesling. Ich sag mal, wir mussten sogar schon nachbestellen. An sich laufen alle fünf super. Die Nachfrage ist sehr, sehr hoch. Aber der Riesling, der begeistert bis jetzt wirklich tatsächlich die meisten. Vielen Dank, Nico, für das nette Interview. Ich habe zu danken. Yeah, well, we are here at the Istituto del Vermut di Torino. And yeah, who are you? My name is Fulvio Piccinino, and I write a book about the Vermut of Torino 2 years ago. I have a lot of book, ancient books in my house, my home. And I write the story of the Vermut of Torino after 100 years, because the first book about Vermut was in 1906 by Arnaldo Strucchi. I am a member of the Vermut Institute, and I am here to develop the culture of the Vermut of Torino, because Vermut now is growing in popularity, but 20 years ago the Vermut was completely, not disappeared, but was a bit forgotten, because, you know, the history always changed. Now is the time again of the Vermut, and hopefully we hope that the culture of the Vermut can spread again all over the world, because in the past more than 150 countries have Vermut, drink Vermut. So what we are doing here is again to keep in touch with the young people, young barmen, and explain to them the culture of the Vermut, the tasting of the Vermut, how to use Vermut with cocktails or with drinking straight or like neat, you know, just to understand the different flavor, because we have here we have 17 bottles. If you taste all the bottles, every bottle is different, because different kind of spice, different kind of wine. So the Vermut of Torino is a universe, every time different. And it's very interesting for mixology, because you have already done cocktails, because vermut, if you add soda, it's a cocktail. And it's very helpful to mix with spirits like whiskey or like gin or vodka. You can make very, very good cocktails very, very easily, I think. And so what we do is to develop this kind of opportunity, a code about the Vermut of Torino. And I think that today I'm very happy, even the last 2 days, because the most part of our customers or visitor was young, especially from the east of Europe and from the north of Europe. They don't know anything about Vermut, because if you're Italian, the Vermut is in your veins. So I don't know, maybe they don't know everything, but for sure they know a lot. And I like very much, I love to explain the culture of my country, of my city, because I'm from Torino. So for me it's an honor to explain to this guy, this enthusiastic guy, the culture of Vermut. So how come Vermut has become popular again? Because it was considered a drink for elderly people. So what made the change? I think that the change happened 8 years ago, 10 years ago, when there was they discover again the old, the classic mixology. Because in the past, I am a barman, I work as a barman for 17 years, and even today, and people drink cocktail with no flavor, with the soda, with the simple cocktails, and nobody want to drink classic cocktails. In the past, I say that 80s, 90s, until 2000. Now, fortunately, the classic mixology grows, the movement, the people that, for example, I remember Dave Wundrich, that write the books about the ancient culture, like Ted Haig and other American writers, start to talk again about the classic cocktails, and the vermouth have the main role in these classic cocktails, because in the 1936 there was a book, Italian books, is the Mille Misture, so 1,000 cocktails. There are 1,000 cocktails and 700 are with vermouth. So if you discover this mixology, you discover vermouth again, like for Vesper Martini, for Manhattan, for a lot of cocktails. So what is your favorite cocktail, or what is special or especially recommendable with vermouth? I love bitter vermouth, because I am Piemontese, Turinese, and I love the bitter. So for me, I love Hanky Panky, for example, because there is you add some bitter more. And I love Americano. For me, Americano is the best way to drink vermouth because I love Negroni. But I think that adding gin maybe is too strong. And the gin sometimes cover if you are not good to mix the right quantity. Sometimes the Negroni is too strong, cover the vermouth. For me, Americano is the best way to drink, to have vermouth. Of course, neat with soda, but the best cocktail is with bitter and vermouth. Or Hanky Panky, because I think it's very traditional, you know. Because in the past, they used to pour the vermouth and add some drops of strong bitter to, because people love bitter. And we are especially interested in the future. So what is going to come? Will there be more kinds of vermouth? And how will they be? Have you any predictions? The vermouth, it's started now. Because, you know, 10 years are nothing for history. So gin is growing. If you go around in BCB, there are maybe 1,000 stand and 500 are gin. So it means that the gin, it's still growing. And I think that vermouth follow this kind of, I don't know, path, because they work together, because gin and vermouth are very close friends. Because if you think to the recipe, if you think that gin have juniper and vermouth have wormwood, but the rest is quite in common. So I think that vermouth continue to grow up, because we are just at the start of the history. I think that vermouth have 10, 20 years of, because there are a lot of new producer. They are very classic producer. They come back with the products. So it means that there is market, there is a business. And I think that the future of the vermouth is bright, for sure, because we have a lot of history, and actually the storytelling, it's at the base of the selling, I think. And the vermouth have 1,000 years of, you know, if you put together all the producer, we have 2,000 years of history to tell to the people. So I think it's very interesting for a product to say that we are here from the 16th century, the 17th century. People love that, actually. Now, what about the bar convent? Do you like it? Is there something to make better? This is the 7 years that I come to bar convent. It's the 10 times that I go to Berlin. So I love Berlin and I love bar convent. For me, it's maybe the most important venue for barmans and for the producer. I think it's I remember 7 years ago there was just a pavilion. Now there are stand everywhere. It's impossible to visit all in only 3 days. Maybe you need 4, I don't know. The problem for me maybe is that I gathered, for example, I would like to find a vermouth or an aperitif or a mezcal or tequila. Actually, the producer has spread all over. I like for the quest time, for time, not to lose time to work in everywhere, that there was stand, for example, here, vermouth. Over there, mezcal and tequila. Over there, rum. Over there, whiskey. So, for example, I am a barman. I need to make a menu about mezcal. I don't lose time. I go straight. Here I taste 20 mezcal. That's it. It's like when you go to Vinitaly. Vinitaly, we have the region. So I'm interested to Piedmont. I go straight to Piedmont. I taste Barbera. Then I go out. I go to Sicily. I taste the wine of Sicily. Easier. Now, you have all the vermouth of Torino there on your shelf. So it would take too much time to speak about all of them, but can you say something about, well, perhaps a selection or something about the differences between them? Yeah, the main difference is, of course, the recipe that is secrets, and so I can tell you the recipe because I don't know the recipe. I have at home more than 20 books about vermouth recipes. So at home I have more than 1,000 recipes of vermouth, and every bottle is different. So sometimes they use red wine like Calissano, or sometimes they use Cortese. Or for example, they use Cortese, or they use Arneis, or other kind of wine. So Moscato, for example. So Moscato, like Tosti, they use Moscato, pure Moscato. And the difference is the history of, so Carpano is the inventor of the commercial vermouth, and Calissano was the one who put the vermouth on the ship that go to America. So he started the business. This Cocchi was the one who makes the flagship store. So he invented the flagship store. So you can drink only Cocchi products in the Cocchi bar. So it's a very, very clever, if you think. Martini was the one of the terrace. So Martini developed the terrace. So the bar, very exclusive bar on the top of the roof of the for example, in Milano, in Paris, so very exclusive bar. Or, for example, Martelletti was a pharmacy. Chazalet was a French who decided to move to Torino, to Chambéry, to Torino, when we sell Chambéry to the France, because they, so, you know, Cavour decided to give Savoy to the France and Italy, you know, so Chazalet decided to come to Torino. So very interesting history. Berto and Professore are two products made by, you know, Professore is Leonardo Leucci, so he's a barman that, so he developed the recipe, you know, because he is a barman, so I need something to mix. Even like Berto is a young guy that run a restaurant in the Langhe, so he decided to make a vermouth to welcome the customers. Carlo Alberto was a wine seller in the past that decided to develop the business of the vermouth in barrels. And then he have these very beautiful bottles that remind the pillar of the vermouth. In 1911, we have a huge exposition in Torino before the First War, and the pillar was made like that. So it's a sort of omaggio, okay, to them. Then Pelliris was a pâtissier for Edward VII, the Seventh. He works in England. He make the pâtisserie for the king. Then he come back to Torino and open a vermouth, a small vermouth factory. Tosti is a Bosca, so he's a very famous producer of sparkling Moscato that start to make vermouth, because, you know, Moscato you sell during the Christmas and vermouth you can sell all the time. So many producers of Moscato, sparkling Moscato, start to make vermouth. Drapeau is a new producer, is a passionate about vermouth, so he decided to bring back the tradition of vermouth. Drapeau, it means flag in Piedmontese. So he tried to bring back the tradition of vermouth with traditional recipe. And then Vergnano is an historical producer in the south of Torino. He was a former Ferrero vermouth, and then Vergnano buy Ferrero vermouth and start to develop Vergnano and third party for many, many, many other producer. And like Giacomo Sperone, he was from Asti, and he sell a lot of Barbera, a lot of wines, and then decide to develop the business of the vermouth. But he moved in Milano because there, you know, was the center of. And then at the end, Gancia, you know, everyone knows Gancia for the sparkling wine, and Gancia it was the one who developed the recipe of the white vermouth for women. I tell you in my books that it's quite strange, the vermouth, because before there is red, then there is the dry, and then there is the white. Normally, when you are a sommelier, you start with the white, and then you have the red. it's a contrary, the history of the vermouth. It's quite funny. And then we have Martelletti. He's a pharmacy in Coconato. He have a very old recipe, and he makes the vanille vermouth. Vanille is a comfortable drinks, because in the past, vanille was a very expensive spice, and plus sugar makes a very lovely mix, very, very, very good mix. And then Cinzano. Ja, dann Cinzano, hatten wir noch Gelegenheit mit dem, dem in the past, Cinzano developed the business of the vermouth 1930-1936. And the Cinzano, it's a very important producer. You know, everyone knows Cinzano for sparkling wines. But Cinzano is important for the history of the vermouth, because he bought Torino. Torino Football Club. Und der war dort für das sogenannte Istituto del Vermouth in Torino, das halt proud gleich because, eben you know, I'm alle 17 fan of Torino. Vermuthersteller aus Turin repräsentiert. Der war dort, die verschiedenen Produkte, die man dort bestand, eben auch probieren konnte. Wir haben uns auch sehr viel erzählt über die Produkte, bar, über den Vermut, ein bisschen aus seinem Buch, wo wir jetzt auch hier. Und da steht wirklich sehr viel drüber. Buch gibt es auf Italienisch und Englisch. Ja, er Vermut, noch einen Vertrieb, ein Verlag noch in Deutschland. Er selbst macht, hat quasi eine Vermutschule, das heißt, er schult auch in dem Bereich Vermut. Bedeutet, dass die Studenten bei ihm lernen, die verschiedenen Kräuter zu unterscheiden, wie Wermut hergestellt wird, wie Wermut produziert wird, wie die Geschichte des Wermuts, denn das letzte Buch über den Wermut ist über 100 Jahre alt und in der Zeit hat sich ja doch einiges getan und das hatte zum Anlass genommen, um zu sagen, okay, ich verpasse nochmal ein neues Buch dazu. Vom Wesen her muss ich sagen, ganz toller Mensch, that was really interesting. Sehr kommunikationsfreudig, so, yeah. Sehr nett, sehr fröhlich. Das hat richtig Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Have written a book about, ich denke, seine Eigenschaft über about? Den Wermut wird er uns jetzt gleich in dem Interview, glaube ich, sehr gut. Ja, dann. And I teach about Vermut and I understand that people loves the history of Vermouth. So I realized that I have to write a book, because the last book was 100 years ago. So I start to collect all the books about recipe, about the history of Vermouth. I start to go to archives. I start to go to the archives of the company. So I go to Gancia, to Cinzano, to Cocchi, to Martini. Especially Martini helped me very much about the research. And I start to write the history of the vermouth of Torino, so the pharmacopoeia, so the medicine purposes of the 15th century, when starts to be a voluptuary product, so when we start to add sugar to the vermouth. And I study the old cocktails, the old menu. So this book, he makes in Italy, in Italian, he makes 4,000 copies. So I hope that even the English version makes the same success. I hope. I don't know, but I'm looking for distributor. Probably more. Who knows? Maybe. But I'm happy to spread the vermouth culture. For me, it's enough, because I really want to spread the culture of a product that is Italian, and I'm proud about vermouth, and I'm proud about the Italian culture of the vermouth. Yeah, thank you very much. Ja, wir sind jetzt am Stand von Lillet und haben hier die Repräsentantin. Vielleicht stellst du dich kurz vor und sagst was zu deinem Produkt. Ja, ich bin Tatjana Friedrich und bin seit 2016 die Brand Ambassadorin hier in Deutschland für Lillet. Und ja, ich hoffe, ihr habt Lust, ein bisschen was zu probieren. Ja, was ist Lillet? Das sollte man vielleicht erstmal kurz erklären, denn da gibt es ja ein paar Missverständnisse auch. Genau, das Missverständnis ist ja meistens, dass die Leute denken, das ist ein Wermut. Und das ist ganz leicht zu beantworten. Lillet ist kein Wermut, weil im Lillet kein Wermut drin ist. Das Wermutkraut ist bei uns nicht dabei. Es ist aber auch ein verstärkter Wein. Das ist ein Weinaperitif aus Frankreich. Den gibt es schon seit 1872. Ist jetzt auch nichts Neues. Und ja. Ja, also ich kannte das schon mal aus der Literatur, aus der französischen, weil ich mich damit beschäftigt habe. Und da habe ich immer gedacht, ah, das ist etwas, was man früher mal getrunken hat. Aber jetzt seit ungefähr 2-3 Jahren sieht man es immer öfter. Also gibt es da noch einen neuen Trend, oder? Und wenn ja, wie kommt es? Ja, der Trend ist ja tatsächlich, dass man auch Aperitive wieder spielt, sich Zeit nimmt für Essen und Trinken und dass man weniger Alkohol in den Drinks hat. Und das ist halt auch, was wir versuchen zu verkörpern. Wir machen leichte Drinks mit wenig Alkohol, Lillet ist auf Weinbasis. Und dementsprechend haben wir 17 Volumenprozent. Und ja, es ist ein leichter, unkomplizierter und sehr, sehr vielseitiges Produkt, was wir mit ganz, ganz vielen verschiedenen saisonalen Produkten auch umsetzen, spielen und sehr, sehr gerne einfach pur trinken. Das ist halt wirklich wie die Franzosen das trinken, einfach Lillet eiskalt auf Eis. Da habe ich auch einen Favoriten, den Lillet Rosé, probiert ihr hoffentlich gleich. Und dann bin ich gespannt, was ihr gleich dazu sagt. Ja, aber vielleicht noch mal eine Frage zum Barkonvent. Wie seht ihr das? Ist es gut? Ist es besser geworden? Ist es schlechter geworden? Gibt es was zu kritisieren? Also ich bin sehr, sehr lange in der Barszene, war auch vorher Bartenderin und ich kenne den Barkonvent. Ich war, glaube ich, seitdem es Barkonvent gibt, jedes Jahr da. Und es gab auch sehr Jahre, da war es Rambazamba und sehr viel, sehr viele dreiste Leute, betrunkene Leute. Das hat sich alles super gelegt. Die Leute interessieren sich für Spirituosen, die lassen sich beraten, die sind sehr höflich. Also es wird immer angenehmer, das muss ich wirklich sagen. Es ist, man kann sich mit den Leuten gut unterhalten, die Leute probieren, die übertreiben nicht, die nehmen kleinere Gläser und die interessieren sich wirklich fürs Produkt, probieren viel pur. Ansonsten gingen halt viele Drinks. Bei uns ist halt wirklich so, dass auch einfach pur probiert wird, weil die einfach von der Vielseitigkeit auch überrascht sind und von der Range. Und ja, das freut mich super. Also ich finde sehr, sehr angenehm, dass man mit Leuten wirklich eine ganz tolle Art und Weise sich unterhalten kann. Wir sind natürlich auch interessiert an Trends und an der Zukunft. Was zeichnet sich ab in der Bar, auf dem Markt? Kann man da was sagen, auch aus eurer Sicht gerade? Also meiner Meinung nach ist es tatsächlich Low-Proof-Drinks mit weniger Alkohol. Der Aperitif-Segment nimmt immer mehr Wichtigkeit an. Die Leute wollen wirklich einen tollen Drink, der vielseitig ist, aber auch nicht direkt vom Hocker zu fallen. Also wenn ich, keine Ahnung, echt mit einem klassischen, starken Drink den Abend anfange, dann halte ich auch nicht so lange durch. Der Trend ist wirklich leichte Drinks, frisch, unkompliziert und die auch schnell am Gast sind. Das ist ja das Wichtigste, dass der Drink kann so toll sein, wie er ist. Wenn das zu lange dauert, verfällt dieser Aperitif-Moment. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Aperitif-Moment, Conviviality, gemeinschaftlich trinken, zusammen trinken, am besten ein bisschen was zu essen dazu. Das ist so, was wir gerne mögen und auch gerne spielen, was ist super, super wichtig für uns. Ja, vielen Dank. Jetzt probieren wir. So, dann starten wir jetzt mit dem Lillet Blanc. Das war unser erstes Produkt. Den gibt es schon seit 1872. Und wir haben 85% Wein in der Flasche. 15% sind Fruchtmazerate. Es sind insgesamt um die 18 verschiedene Mazerate. Unter anderem ein Einzelmazerat mit Bitterorange, Süßorange, China-Rinde. Und die anderen sind alle geheim. Die weiß ich sogar nicht. Ja, 85% ist Wein und hat 17 Volumenprozent. Und ich würde mal sagen, Santé. Ja, also zunächst mal sehr hell, Lemon, Light Lemon, wie man sagt. Und wenn man dran riecht, in der Nase sofort Weißwein, ganz typisches Weißwein-Bouquet. Ja, und jetzt? ja, dann merkt man, dass es fortifiziert ist und man merkt auch sofort die Aromen, also viele Zitrusaromen. Ganz toll, so eine, richtig so eine Fruchtexplosion. Und dann merkt man eigentlich den Alkohol gar nicht mehr. So ein bisschen im Finish ist wieder Alkohol da, aber zunächst mal denkt man, oh, das ist ja fruchtig und ja, schmeckt nach mehr. Ja, die Nase ist definitiv ein Fruchtwein, das riecht man. Der Alkohol ist sehr, sehr zurückhaltend. Jetzt habe ich mal den ersten Schluck. Oh ja, man schmeckt eindeutig die Weinbasis. Am Anfang auf der Zunge ist er etwas trocken, dann kommt die Fruchtexplosion und dann kommt ein ganz leichter alkoholischer, aromatischer Abgang, der nicht ganz so trocken ist, wie ich das erwartet hatte und nicht so lange bleibt. Ich nehme jetzt mal einen zweiten Schluck. Ja, am Anfang merkt man diese starken Zitrusaromen. Man merkt sehr stark so ein bisschen Orangenschale, so ein bisschen Limette, Zitronengras, sowas würde ich im Geschmack doch schon zuordnen. Und es ist wirklich sehr leicht zu trinken, man merkt den Alkohol wirklich sehr, sehr wenig. Ich habe euch noch ein bisschen was mitgebracht, ihr habt schon viele Aromen gesagt. Ich habe ein kleines, weil die Nase spielt ja auch immer eine Rolle, ich habe euch ein paar Sachen mitgebracht. Wir haben einmal Honig, was auf jeden Fall im Lillet als Aroma zur Geltung kommt. Süßorange, das habt ihr sofort auch rausgerochen. Exotische Früchte. Und gerade bei dem Blanc haben wir einen Hauch Kiefernharz. Da habe ich einmal so ein bisschen Pinienaroma mitgebracht, was man auch sehr, sehr kennt. Und eins unserer Mazerate habe ich hier schon erwähnt, das ist Bitterorange. Habe ich euch auch mitgebracht, gebe ich euch mal einen Tropfen auf den Handrücken. Einfach damit man die Vorstellung hat, wie sich das zusammensetzt mit dem Wein und mit den Fruchtmazeraten. Die Fruchtmazerate haben ungefähr 46 Volumenprozent. Und ja, Weine, wie die halt immer sind, am Ende haben wir wirklich bei jeder Flasche 17 Volumenprozent. Ja, weiter. Und der Lillet Blanc war jetzt auf Weißweinbasis und war 3 bis 6 Monate gelagert, je nachdem, wie der Wein ist in dem Jahr und ja, wie das Wetter ist. Das spielt natürlich immer eine Rolle bei der Lagerung. Jetzt kommen wir zum Lillet Rosé. Das ist unser jüngstes Produkt, was wir in der Range haben. Das ist von 2011. Seitdem haben wir das. Und das ist auch auf Weißweinbasis. Da sind 2 zusätzliche Fruchtmazerate drin, die in Blanc und Rouge nicht drin sind. Und der wird nicht gelagert, weil dann hätte man noch nicht mehr diese brillante Farbe. Sobald Lagerung halt ins Spiel kommt, oxidiert das natürlich. Darum lagern wir nicht. Weißweinbasis, er ist natürlich roséfarben. Die Farbe kommt vom Lillet Rouge. Es ist ein kleiner Anteil Lillet Rouge mit drin. Und das ist mein Favorit zum Pro trinken. Im Sommer gibt es für mich nichts Besseres als Lillet Rosé. Ich mache mir jetzt noch sehr, sehr gerne Eiswürfel rein. Die könnt einmal so probieren und dann mache ich noch ein bisschen Eis rein, wenn ihr Lust habt. Ja, wieder ganz klar das Weinaroma. So ein Sommerwein in der Nase. Also die Farbe Rosé, also ganz eindeutig. Ein deutliches Rosé. Oh. Ja. Also erstmal kommt das Zitrus durch. Dann kommt aber eine gewisse Komplexität im Geschmack durch. Auch die Süße. Und die bleibt doch etwas im Finish, obwohl das Finish sehr schnell ist. Ja, also ich bin beeindruckt. Also sehr erfrischend. Ja, von der Nase her ist es auf jeden Fall, merkt man Fruchtwein. Man merkt so eine leichte Spritzigkeit auch im Glas. Der Alkohol kommt gar nicht durch. Also es ist eher wie so ein bisschen limonadisch, würde ich es schon fast bezeichnen. Oh ja, im ersten Augenblick kommt doch so eine leichte, trockene Note durch. Dann kommt die Frucht sehr stark. Und dann kommt so ein leichtes, sommerliches Geschmackserlebnis, was so ganz, ganz frisch ist, mit ganz frischen Kräutern, aber auch Früchten. Also so eine Beerenfrucht ist auf jeden Fall präsent. Also rote Früchte, Himbeere, es ist so ein bisschen bärig im Abgang auch. Und dann ist der Abgang aber relativ schnell durch. Nehmen wir noch einen Schluck. Es ist doch ja, sehr bärig, sehr schön. Man schmeckt auch wirklich kaum Alkohol raus. Jetzt dann mit dem Eiswürfel. Ja, muss ein bisschen schwenken. Ja, ich glaube, es reicht. Okay. Oh ja, mit dem Eiswürfel bekommt das Ganze eine viel, viel frischigere Note. Das Ganze, die ganzen süßen Aromen, die Beerenaromen, treten ein bisschen in den Hintergrund. Dadurch merkt man mehr dieses schöne Weinaroma. Und es nimmt etwas so die Trockenheit raus. Es macht das Ganze aber spritziger, frischer. Ja, ich würde auch sagen, es war spritziger, aber für meinen Eindruck ist nicht, dass die Beeren zurücktreten. Ich glaube, das Fruchtige ist richtig deutlich zu spüren, auch mit dem Eiswürfel. Also jetzt wird es so richtig so ein Sommerdrink, den man wirklich gerne im Sommer trinkt, ohne dass man jetzt einen Cocktail braucht. Also das ist schon praktisch ein Cocktail in sich selbst. Ja, sicher genauso. Ich trinke super, super gerne einfach so, wie er ist. Ich finde, der hat von allen drei Qualitäten am wenigsten Zucker und der ist halt ein bisschen frech, der ist ein bisschen, der Blanc ist natürlich runder, weil der einfach gelagert ist, der ist ungelagert, der ist ein bisschen fruchtiger, frecher und ich finde das echt, ich würde auch nicht unbedingt einen Drink draus machen, weil ich persönlich das gerne einfach pur trinke. Ich finde den Geschmack toll, ich bin Weinfan und da freue ich mich einfach so. Das ist wirklich für mich auch wie ein Cocktail in sich selbst. Und das sind halt so feine Aromen, über die man sich freut. Und ich mag es wirklich mit viel Eis einfach, weil. Gut, jetzt kommen wir zum nächsten. Der ist etwas dunkler im Glas. Was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt den Le Rouge. Und der schmeckt natürlich komplett anders als die anderen Weinqualitäten. Der ist auf Rotweinbasis. Wir haben hier Cabernet und Merlot. Und die Weine sind alle aus dem Bordeaux. Und das ist, wie man sich einen Rotwein vorstellt. Man hat Tannine, man hat Schokolade, man merkt die Fasslagerung, man hat Vanille mit drin und pur super, aber auch gemischt mit ganz, ganz einfachen Sachen, wie zum Beispiel Bitter Lemon, finde ich das einen ganz, ganz tollen, einfachen, entspannten Drink. Ja, also ganz klar, erstmal die Farbe, rot, kräftiges Rot und ja, auch so ein Beerenrot vielleicht. Und wenn man jetzt dran riecht, merkt man sofort Rotwein, man merkt Fassgeruch, also sogar, würde ich sagen, ein bisschen neben der Vanille so ein bisschen Schokolade, also so, man merkt richtig so europäische Weinfässer, europäische Weintradition. Und wenn man das gerochen hat, glaubt man eigentlich, es kommt ein Rotwein. Ich bin gespannt. Ja, ein interessantes Erlebnis. Wirklich. Also es ist tatsächlich, also die Rotweinnoten mit den Fassnoten sind ganz deutlich, aber es ist dann doch noch dieser Fruchtgeschmack dabei. Und auch so ein würziger Geschmack. Wobei man kaum sagen kann, ob der würzige Geschmack jetzt diese würzigen Noten eben Wein sind. Genau, aber wahrscheinlich nach dem Interview hat es uns dann mal sehen. Einem Wermut verschlagen, der kein Wermut ist, sondern Lillet. Und ja, von der Nase her. Dort haben wir ist er etwas stärker als alle anderen, die wir bis dahin getrunken haben. Ist und auch mit der Grand Ambassadorin gesprochen, Tatjana. Man merkt und auch, die hat uns das die starke Produkt Rotweinbasis, dass die und, dass hier kräftige Rotweine gemacht wurden. Das Produkt ist relativ alt, und 1872 schon gegründet. Und ist halt in unserem Sinne ein Wermut ohne Wermutkraut. Ja, kommt so eine gewisse, manchmal eine gewisse Kräuterlikör. Und den gibt es in verschiedenen Sorten. Die ganzen Rotweinaromen, das stimmt. Und etwas Vanille, etwas Fass. Quasi die Sorten getestet. so ein leichter Ansatz von Pfeffer, aber nicht wirklich klassischen, viel. Ja, nee, einen und klassischen nicht, sondern einen nicht klassischen, würde ich sagen. Quasi der Nachgeschmack, der so ein bisschen auch speziell für den deutschen Markt tanninhaltig ist, man merkt so ein bisschen auf der Zunge, wird etwas auch den haben wir probiert, der war nämlich auch und dann ist der Abgang relativ schnell und sehr lecker. Gut. Da sieht man auch Alkohol die Dynamik, kaum raus. Jetzt also man würde sagen, aber darf nicht vergessen, Lillet ist kein Wermut, obwohl er wirklich häufig dafür gehalten wird. Also es nimmt deshalb, weil kein Wermut drin ist, also kein. Kommen wir zum nächsten, Atelier, oder? Ja. Aber das ja, wie gesagt, passt. Der wurde auch tatsächlich damals für den amerikanischen Markt hergestellt, weil sie große Bordeaux-Fans drin sind, aber nicht nur Kräuter. Und ja, dann kam das 1962 dann tatsächlich auch in Deutschland. Also es ist durchaus ein sehr erfrischendes Getränk. Ich bin kein Rotwein, muss ich sagen. Und den fände ich auch wirklich auch pur. Trinke ich ihn am liebsten mit Bitter Lemon. Verstärkter Wein, aber das ist einfach ein ganz, ganz toller Drink. Gerade jetzt für die Jahreszeit. Von daher auch alkoholisch. Wenn ihr Lust habt, kann ich auch gerne einen Schuss Bitter Lemon drauf machen. Und einfach. Es ist allerdings, wenn ich halt die wenigsten vor, daraus halt aber auch darüber sprechen. Habt ihr Lust auf? Vielleicht noch vielleicht nachher. Zum Stand. Es gab nicht nur. Jetzt kommen wir zu Lillet Grand Reserve. Das ist unser Jahrgangslillet von 2012. Wir lagern Lillet in 20.000 Litern fest. Fand ich total klasse. Auch die zwei Barkeeperinnen dahin gelagert. Da und das Ganze ein Jahr lang. Und das merkt man extrem. Die Viskosität ist komplett anders. Es ist cremig. Es ist ölig. Das heißt, auch da so ein bisschen. Viele Honigaromen, exotische Früchte. Es ist ein ganz, ganz diverse Cocktails, die da gereicht wurden, aber die wurden natürlich und es ist nur zum Purtrinken gedacht. Es ist nicht zum Mixen. Es wurden 2000 Flaschen gesprochen, die, glaube ich, auch von der Person her ganz interessant ist. Das ist auch bisher auch nur in Deutschland verfügbar. Kommt ursprünglich aus Russland und hat so die ganze Bundesrepublik schon bereist. Ich freue mich sehr über jedes Mal. Hat die auch mittlerweile ganz, sag ich mal, verschiedene Akzente. Ja, also die Farbe ist zwischen Gold und Bernstein. Sie ist, glaube ich, vor allen Dingen schon reinisch. Ja, auf jeden Fall. Von daher auch sehr kommunikativ. In der Nase. Also das die versteht sofort, da eben auch den Job. Weißwein, ja, so. Der im Fass war. Lillet gehört mittlerweile auch zu Pernod Ricard, was ja so neben Diageo so die zweitgrößte Plattform ist. Die also den zweitgrößten, oder weiß nicht, ob die zweitgrößten oder die größten, auf jeden Fall einer der beiden großen Player auf diesem Weltmarkt ist. Jetzt kommt halt und das Produkt dann ganz gut in die so Portfolio auch natürlich dann reinpasst. Also dementsprechend so, ist Tatjana auch von Pernod aber und dann ans Brand Ambassador uns dann ein ganz nettes Interview geben. Also ganz auch in Deutsch diesmal, hört mal rein. Große Klasse. Bis dann. Also das wird, würde ich auch, so würde ich würde gleich die Flasche mitnehmen. So, von der Nase her, ja, es riecht auf jeden Fall nach Barrique-Fass. Es riecht aber auch ein bisschen nach einem edelsüßen Wein. Bärenauslese, so ein bisschen Fäule ist drin, das riecht man ganz deutlich. Ich nehme jetzt mal den ersten Sip. Ja, man merkt so am Anfang, die Note ist wirklich so wie so eine Bärenauslese. Dann kommt, danach kommt so ein bisschen die Trockenheit, das merkt man. Und dann bleibt er doch relativ lang im Abgang und relativ breit mit einer gewissen Süße. Das heißt, der macht hier eine sehr, sehr schöne Kombination zwischen diesen Anfang etwas trocknen und im Abgang so etwas süßer, aber nicht zu süß. Das ist eine sehr, sehr angenehme, leichte Süße, die nicht so stark ist wie bei einer Bärenauslese oder sonst irgendwas, sondern etwas drunter, aber dennoch eine gewisse dicke Frucht mitbringt. Man merkt halt doch die reifen Trauben hier drin. Glaube ich, mehr als Dessertwein eingesetzt, oder? Ja, als Dessertwein, beziehungsweise auch nach dem Essen zu einer schönen Käseplatte. Einfach, dass man so sich Zeit nimmt dafür. So ein Genießerprodukt ist es wirklich. Also, dass man das zu schätzen weiß, die Handwerkskunst in Bordeaux. Ja, das ist so für Kenner. Wird der Wein eingekauft oder verfügt Lillet selber über Weinberge? Nein, wir haben Partner in Bordeaux, beziehungsweise auch in Polonsac. Und mit denen arbeiten wir schon jahrelang zusammen und das sind halt unsere Weinhändler, denen wir vertrauen und wie die jedes Jahr quasi aufs Neue testen, wie der Wein ist und sich dann ihre Wein aussuchen. Wie gesagt, Sémillon, Sauvignon Blanc und Muscatel sind bei den Weiß, Rosé und bei dem Lillet Grand Reserve und Cabernet und Merlot bei dem Lillet Rouge. Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon mal einen guten Eindruck gewonnen. Vielen Dank. Ja, wir sind jetzt hier bei Lustau und da stellt sich die Frage, wer seid ihr und was ist das Produkt? Hallo, wir sind eine Firma, also ein Produzent in Südspanien, Sitz hat und wir sind bekannt für unsere Sherrys. Und da Sherry unter der Kategorie Weißwein fällt, dann darf man auch damit Wermut machen. Und das haben wir auch gemacht. Wir machen Wermuts von Südspanien auf Sherry-Basis. Wir nehmen verschiedene Sherrys, die geben die ganze Komplexität, die Zucker, die Aromen, die Eigenschaften zu dem Wermut zusammen mit den Botanicals. Aber mit den Sherrys, wir haben den Vorteil, dass wir brauchen keine Farbstoff, keine zusätzliche Zucker. Alles, was da ist, ist kein Industrieprodukt, alles sehr gut integriert, sehr rein, sehr sauber, passt sehr, sehr gut, sehr angenehm. Wir haben drei Sorten. Wir haben Weiß, Rot und Rosé. Den Rosé präsentieren wir auf der Messe zum letzten Mal, vorgestern. Wir haben für den Weißen ein Fino Sherry als Basis, zusammen mit einem Moscatel-Wein. Ist der hier. Und wir nehmen auch nicht so viele Botanicals wie für andere Wermuts. Wir nehmen nur 10, davon sind nur 5 dominant. Deswegen sind sie so sauber geblieben, man kann wirklich die Kräuter und Gewürze auseinander riechen und rausschmecken. Gemeinsam haben die drei Wermutkraut natürlich, muss dominant sein, damit die bittersüß sind. Enzian, mit noch ein bisschen extra Bitter haben. In der Weise, wir haben mediterranische Kräuter benutzt. Die sind die Kräuter, die wir halt vor unserer Haustür haben. Die sind Rosmarin, Kamille und Marjoram. Und man kann wirklich die riechen und die Nuancen auch an Gaumen kriegen. Die Mineralität von dem Fino Sherry und natürlich die süße Traubenaromen von den und blumige Aromen, Zitrusaromen von dem Moscatelwein. Wir möchten wirklich Wermuts machen, die immer noch nach Weiß schmecken. Wein muss sowieso 75% mindestens sein von dem Wermut. Und wir brauchen, wie gesagt, keinen zusätzlichen Zucker, nicht so viele Kräuter, nicht so viele Botanicals und auch nicht so viel Alkohol. Wir sind beide drei bei 15% Alkoholgehalt geblieben. Weil, wie gesagt, wir brauchen nicht extra Träger, extra zusätzliche Zutaten, um die intensiv, komplex, lang und angenehm zu machen. Ja, und der Barkonvent, wie gefällt euch der Barkonvent? Was kann man besser machen? Also uns gefällt super und wir sind schon seit einigen Jahren immer dabei und dieses Jahr war sehr gut, muss ich sagen. Also wir hatten viele Besucher, viele Kunden, aber auch viel Zeit für den. War nicht so überfüllt wie in anderen Jahren, also man konnte richtig durch die Gänge laufen, sich Zeit für die Kunden nehmen und mir fällt nichts aus, als man es besser machen konnte. Wir sind sehr gerne hier und werden nächstes Jahr und die nächsten Jahre auf jeden Fall dabei sein. Ja, und jetzt interessiert es natürlich die Frage nach der Zukunft. Wie entwickelt sich der Markt? Wie entwickelt es sich an der Bar? Was für Tendenzen, was für Trends kann man sehen? Ja, wir sehen, also wir sind international sehr tätig und wir sehen, ist nicht neu, aber wir sehen, wie jedes Jahr sich weiterentwickelt die Tendenz zu Cocktails mit ein bisschen niedriger Alkoholgehalt. Das ist, wie wir in den USA auch groß geworden sind mit unseren Sherrys. Die haben angefangen, unsere trockenen Sherrys als Ersatz für Bourbon in bestimmte Cocktails zu machen, zu ersetzen in Klassiker und so, damit weniger Alkoholgehalt, die kommen da besser an. Und wir sehen, wie das in Europa auch langsam kommt. Also sind mehr und mehrmals mit einem ganz starken Programm von Sherry, von Portwein, von Wermut, von alle versteckten Weine mit die intensiv genug sind durch die extra Alkohol oder extra Botanicals und in einem Cocktail, in einem Mischgetränk sehr gut zu schmecken, aber nicht so schwer von der Alkoholseite sind. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir gleich. Ja, also wenn man erstmal die Farbe vom, ich fange jetzt beim Weißen an, ist das die richtige Reihenfolge? Das ist die richtige, erstmal der Weiße. Der ist, wie gesagt, hell, wegen, also die Basis ist Fino Moscatel, Fino Sherry, Moscatel Sillewein und die mediterranische Kräuter. Für den ist selbstständig, dass er kein Farbstoff hat, aber auch kann die Zuckergehalt kommt nur von dem Moscatelwein. Diese Mineralität, heftige Note, diese Spritzigkeit, das ist sehr lebendig. Es schmeckt richtig nach Wein, aber die Kräuter sind auch, die Botanicals sind auch entscheidend in der Endresultat. Also der ist richtig kräutig, aber auch weinig und man kann wirklich diese Kamille, diese Majoran, diese Rosmarin riechen und schmecken. Ne? Ja, kann ich nur bestätigen. Also zunächst mal die Farbe, sehr hell, klar natürlich. Und im Geruch hat er gleich so eine Sherry-Note. Und man merkt auch tatsächlich so, ja, Rosmarin, ja. Also es wirkt so ein bisschen mediterran gleich in der Nase. Ja, Geschmack zunächst mal, tatsächlich denkt man, es ist Wein. Der Kräutergeschmack kommt erst danach, also tatsächlich zeitverzögert. Und der bleibt auch im Abgang. Also das ist schon interessant. Also der Abgang ist jetzt nicht so lang anhaltend, aber so ein bisschen das Bittere bleibt zunächst. Und ich finde es sehr, sehr angenehm und auch ein bisschen erfrischend. Er ist auch insgesamt ein frischer Wein, das kann man auch merken. Also man riecht natürlich den Wermut, man riecht aber auch den Majoran. Und dementsprechend macht das schon sehr im Glas einen sehr fruchtigen Eindruck. Der Unterschied ist, wir haben jetzt diesen Wermut alle jetzt auf Eis serviert bekommen. Das muss man vielleicht dazu mal sagen. Der erste Sip, oh ja, man merkt, er ist am Anfang trocken, dann kommt so eine leichte ölige Note, eingebunden mit der Frucht und dann kommt der Abgang, der leicht alkoholisch ist, aber dennoch ein paar Fruchtnoten mitnimmt quasi in den Gaumen und dementsprechend schmeckt das Ganze sehr allgemein sehr frisch, sehr, sehr fruchtig und ich würde sagen, wie ein moderner Wermut, also sehr modern ausgebaut. Ja, wie gesagt, ein sehr moderner Wermut. Seit wann gibt es den? Die Wermuts also sind unterschiedlich. In Südspanien, in den Sherry-Gebiet, ist typisch seit immer, also seit Jahrzehnten rote Wermut. Aber wir sind die Ersten, die einen weißen Wermut und einen rosé Wermut aus dem Süd von Spanien gemacht haben. Und der weiße haben wir seit 2 Jahren. Der rote seit 3. Wir brauchten 1 Jahr in der Entwicklung, um mit Vino Sherry und Muscatel so einen Wermut zu machen. Deswegen 3 Jahre seit der Rote, 2 seit dem Weißen und den Rosé präsentieren wir jetzt diese Woche hier. Also ist ganz neu. Ja, also wirklich sehr außergewöhnlich. Wir gehen da mal weiter zum Rosé dann wahrscheinlich. Den Rosé hat auch ein Vino Sherry als Basis, zusammen mit Muscatelwein. Aber wir nehmen auch ein bisschen von einem einheimischen Rotwein aus der Traube Tintilla de Rota. Nicht so bekannt international, aber in Spanien sehr beliebt. Und dann haben wir auch Wermutkraut und Enzian. Dazu kommen Koriander, auch Kamille wie der andere. Aber diese süßlichen Aromen kriegen wir von Muskatnuss und Vanille. Ja, sehr klare Farbe, Rosé, eindeutig, aber hell. Hell Rosé. Und ja, in der Nase Wein. Und auch so ein, ja, hier vielleicht so ein süßlicher Kräutergeruch. Kann man sehr schwer einordnen, weil da ist noch was, aber man kann es schwer festmachen. Im Geschmack sehr erfrischend. Ein bisschen würzig jetzt im Mittelteil. Also jetzt nicht wermutwürzig, sondern ein bisschen Pfeffer. Eine Pfeffernote ist da drin. Das muss möglicherweise aus dem Rotwein kommen. Und natürlich der Wermutgeschmack, aber nicht ganz so bitter wie der Weiße. Also sehr angenehm. Also richtig so als Sommerwein zu trinken. Man kann ihn, glaube ich, trinken, ohne dass man denkt, dass es jetzt Wermut ist. Ja, von der Nase, man merkt doch die Rosé-Herkunft des Weines. Man merkt so eine gewisse Frische. Man merkt auch so eine aber eine gewisse Schärfe, ich glaube, es könnte so ein bisschen eine Pfeffernote sein, wie du schon sagtest, eine Pfeffer-Vanillenote, darum ist das Pfeffer nicht so dominant. Jetzt zippe ich mal dran. Oh ja, der Wermutgeschmack kommt erst wirklich im Abgang. Am Anfang ist es wirklich sehr, sehr frisch, sehr fruchtig. Nicht zu süß, einigermaßen trocken. Macht das Ganze wirklich sehr, sehr rund, aber der Abgang ist relativ schnell vorbei. Man merkt, er schwindet relativ schnell am Ende der Zunge. Auch nach dem zweiten Sip ist es ähnlich. Er hat eine gewisse Fülle. Er ist bedeutend kräftiger auch als der erste. Aber der Abgang ist ein bisschen flach, was aber auch total okay ist. Ja, es ist halt auch ein sommerliches Erfrischungsgetränk, kann man also auch sagen. So, wir gehen weiter. Und der letzte ist unsere Rote. Das ist der klassisch von dem Sherry-Gebiet. Der ist eine Kombination von Amontillado und Pedro Ximénez Sherry. In dem Fall, wir nutzen nur Sherry als Basis. Und die Farbe, die wir von Rote Wermut kennen, das ist genau die Farbe, die eine Kombination von Amontillado und Pedro Ximénez Sherry hat. Dann brauchen wir keinen Farbstoff. Die Süße kommt von dem Sherry. Und Pedro Ximénez Sherry ist sehr rosinig. Also hat diese Rosinen, Datteln, getrocknete Feigen zusammen mit der Nussigkeit von dem Amontillado. Und dann nutzen wir Kräuter, die ein bisschen tiefer sind, könnte man sagen. Da nochmal Wermut Gratulentian, aber dazu kommen Koriander, Orangenschale und Salbei. Ja, in der Farbe Dunkelbernstein, also gar nicht, erinnert gar nicht an Rotwein, aber es erinnert tatsächlich an Sherry. Und das besteht sich auch in der Nase. Also ganz klar in der Nase Sherry und man merkt nichts von Wermut in der Nase. Also ich nicht, vielleicht bin ich jetzt schon überfüttert, aber es ist wirklich ganz im Vordergrund diese Sherry-Note in der Nase. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Ja. Gewisse ölige Sherry-Noten kommen auch sofort. Und dann erst, praktisch wenn man schon runtergeschluckt hat, kommt dieser Tick Wermut, so eine leichte Bitterkeit, aber auch sehr angenehm. Also ich würde den als Ersatz für Sherry nehmen, weil er eben noch diesen zusätzlichen Kick hat durch die Bitternote am Ende. Und er ist insgesamt erfrischend. Gut, das liegt natürlich auch daran, dass er sehr kühl ist, aber das soll er ja auch sein. Aber wirklich sehr angenehm. Und ja, also von Sherry her denkt man ja auch, dass er sehr trocken ist. Ich halte ihn, er ist schon trocken, aber auch ausgewogen. Er hat eine gewisse Ausgewogenheit. Das finde ich sehr angenehm. Ja, man merkt am Anfang doch, diese Sherry-Note, die Fassnote merkt man, ist schon so ein bisschen die Cognac-Richtung, du hast absolut recht. Man merkt so ein bisschen auch ein bisschen Vanille, ein bisschen so schwarze Schokolade, dunkle Schokolade, wie ich mal ein bisschen im Geschmack ist. Oh ja, sehr schön. Ölig, das stimmt. Er schmeckt doch gut nach Sherry-Fass, muss man einfach so sagen. Und der Vermund ist fast so ein bisschen wie so ein leichtes Bonbon in diesem Sherry-Fass eingebildet. Das heißt, auf der Zunge ist es so, als ob man so einen Vermut-Kräuterbonbon hätte und würde ihn quasi mit einem Sherry runterspülen. So fühlt sich das auf der Zunge an. Und der Abgang, da kommt nochmal der Vermut mal durch, ist aber nicht so langanhaltend, macht dadurch einen sehr frischen Eindruck. Ich probiere noch mal ein zweites Mal. Ja, ist aber bedeutend kräftiger als die beiden davor. Auch vom Gesamtgeschmack her ist etwas robuster, etwas stärker, aber hat eine sehr, sehr feine Note. Also die Geschmacksnote ist sehr fein. Also es ist nicht so, dass es so ein robuster ist im Fass, sondern der ist so ein gezähmter. Und dadurch kommt er wirklich sehr, sehr schön fruchtig auch rüber. Ja, vielen Dank. Ja, wir sprachen schon davon, von den größten Spirituosenherstellern der Welt. Und, genau. Und während die Zuhörer das Interview gehört haben, haben wir uns nochmal schlau gemacht und können jetzt nochmal sagen, also Diageo ist der größte Hersteller. Also mit Umsatz, Moment, was war das? 13 Milliarden Euro, das ist schon enorm. An zweiter Stelle Pernod Ricard mit 8,6 Milliarden Euro. Und an dritter Stelle ist dann die Bacardi-Gruppe. Die Bacardi. Bacardi, genau. Genau. Also die waren ja nun auch vertreten. Genau. Und dann kennt man die schon weniger. Doch, Beam Global kennt man. Global? Ah, Jim, ja. Beam. Und Jim Beam. Genau. Die machen auch diesen Makers Mark, den ich noch bestellen muss, ja, der mir so gut geschmeckt hat, der Bourbon, also sonst bin ich ja nicht so für Bourbon, aber der hat mir außergewöhnlich geschmeckt, außergewöhnlich gut geschmeckt. So we are Platz 5 ist die Brown Foreman Gruppe. Die kennt man für Whisky Marken. Jack Daniels, Marketing Manager and Sales Expert. Yeah. Könnt ihr als verschiedene. Hi. Ja. Haben auch Tequila so, what do you represent? Genau. What is your specialty? Verschiedene Produkte. Das sind die Top 5, die sich da im Weltmarkt tummeln. Natürlich auf der Veranstaltung. We have a little company there, für die auch eine Must-Be-Veranstaltung. Das haben wir auch von verschiedenen Leuten gehört, dass es einfach nach wie vor diese Veranstaltung mehr und mehr Bedeutung gewinnt. Gerade die strategische Platzierung in Deutschland ermöglicht natürlich auch viele Produzenten aus dem östlichen Teil des Globus anzureisen. Die andere Partnerveranstaltung ist ja in Brooklyn. Dementsprechend ist da vielleicht auch der nord- und südamerikanische Markt eher vertreten. Aber in Deutschland hast du natürlich dann einen sehr, sehr großen innereuropäischen Einfluss, plus natürlich dann noch auch einen guten Zustrom auch aus Asien, der diese Veranstaltung besucht. Und darum macht es die Veranstaltung auch so hochinteressant für den ganzen Markt. Ja, ging es dann weiter zu dem nächsten Stand. Ja, wir sind dann weitergegangen nach Spanien. Lustau ist ein Sherry-Produzent eigentlich, der jetzt auch Wermut macht. Das sieht man eben auch, den Trend wieder zum Wermut. Und Lustau befindet sich halt in Jerez de la Frontera, wo eben der Sherry herkommt. Und so ganz unweit der Grenze zu Portugal, im Süden Portugals, also im Süden Spaniens. And, I think it's a good fair. Jetzt erklärt uns der Vertreter von Lustau, wie Lustau Wermut bekommen sind. In the market, ja, können die dann auch probieren. What is going to come? We are especially interested in the future with respect to Wermut, of course. Well, the vermouth trend is growing. It's growing very fast, and people are just eager to, learn as much as possible about vermouth. It's a kind of particular wine, so it's aromatized and have an history behind. So I don't know how to say that. So we are going to try, and what is the first one that you... Okay, so we can try first the dry, it's this one, and has 40 gram liter per liter of sugar. So it's not excessive dry, but you can feel the aromatic inside and the botanicals. All our products are natural, with natural botanics and nothing chemical or those things. It's 18 degrees ABV, and it's just good for a martini or it's this kind of vermouth are made for the mixology. So, the next one, I think... That's right. Yeah, so it's very clear... auf Deutsch. Sehr klar, sehr... Also fast durchsichtig, ganz hell, helle Zitrone. Ja, Geruch. Kommt auch Zitrus durch, aber eigentlich nur Zitrus. Geschmacklich auch, die Zitrusnoten sind ganz deutlich. Ganz leichte Wermutnoten, also eigentlich sogar ein Einsteiger-Wermut. Also wirklich klasse. Jetzt habe ich schon ausgetrunken. Also von der Nase her ist es wirklich sehr zitruslastig. Es ist so ein bisschen Zitronengras, merke ich hier drin. So ein bisschen frische Limette. Dementsprechend ist er ja in der Nase erstmal sehr, sehr gefällig. Und nach dem ersten Sip merkt man, er ist trocken. Man merkt eine gewisse Trockenheit auf der Zunge. Und dann zum Schluss öffnet er sich nochmal mit den ganzen Fruchtaromen, die kommen. Der Wermut kommt sehr schön durch. Und er ist einigermaßen anhaltend. Also ich würde sagen so Medium. Ja, er ist auf jeden Fall anhaltend. Und jetzt schon wieder fast ein klassischer Wermut, wie man kennt. Also so ein bisschen der Klassiker. Ja, okay. What is next? The next one is Wermut Drapo Bianco. It is very floral and fruity, just nice for the summertime. You can mix it with just Schweppes or tonic water, and it's just fabulous with ice, a lot of ice, fresh, and just easy to sip. Ja, im Geruch, also in der Nase, schon deutlich mehr Wein- und Wermutnoten, also irgendwie intensiver. Es hat fast so ein bisschen, also Süße kann man natürlich nicht riechen, aber es hat so eine Note, die an Süße erinnert. Im Geschmack, also ganz hell, auch wieder praktisch die gleiche Farbe wie gerade. Im Geschmack, ja, gar nicht so süß, also doch eher trocken. Nicht ganz so trocken wie der Trocken, ist ja klar, wie der Dry. Aber doch, also angenehm harmonisch. Ich glaube, das ist ein Einsteiger-Wermut, weil die Wermutnote auch relativ schwach ist. Kommt am Ende natürlich, aber angenehm. Das ist wahrscheinlich der den großen Marken am ähnlichsten ist. Also sehr angenehm. Ja, von der Nase her, klassischer Wermut. Wermutnote ist definitiv da. Eine gewisse, wie du schon sagtest, Süße. Also es könnte so ein bisschen was so Bonbon-mäßiges sein. So ein bisschen so ein Zuckerbonbon. Und nach dem ersten Sip finde ich ihn subjektiv trockener am Anfang. Und dann kommt so eine leichte, süße Note. Eine fruchtige Note. Und das stimmt, der Wermut ist erst wirklich sehr stark spürend im Abgang. Der Abgang ist aber nicht sehr lange vorhalten, sondern verblasst relativ schnell. Aber der ist wirklich sehr, sehr einfach zu trinken und dementsprechend auch sehr gefällig. Ja, so what's next? Well, the next one, it's my favorite, personally. And it's Wermut Drapo Rosé. It's brand new from this year. And we launched it in the German market. It's nice because you can feel the corpo of rosso, but it's not so hard. It's not so full body, but you can feel also the flowers of Drapo Bianco. So it's right in the middle between rosso and bianco. It's just good with, Schweppes also, and a lot of ice, or if you want to make some spritz, Drapo Tonic, it's really good. And in the German market, it's going very well. Ja, also typische Roséfarbe, helle Roséfarbe. Vom Bouquet her hat er ein weiniges Bouquet, aber man merkt auch schon so ein bisschen die Kräuter, aber es ist nicht sehr intensiv in der Nase. Geschmack, ja, Fruchtbonbon. Fruchtbonbon eigentlich, sehr wenig Wermut. Im Abgang ein ganz kleines bisschen ist aber sofort weg. Also wirklich eher Fruchtbonbon. Ich glaube, das ist wirklich was für den Sommer und tatsächlich zum Mixen. Also ich kann mir den wirklich gut im Tonic vorstellen. Das ist ganz toll eigentlich für den Tonic. Und sehr unaufdringlich. Die Wermut ist sehr unaufdringlich. Also eigentlich fast schon eher in Richtung ja, Erfrischung. Also ich finde, vom Geruch her finde ich schon, dass es sehr stark nach Wermut riecht. Es ist die Weinnote finde ich gar nicht so präsent. jetzt nach dem Sip. Oh ja, sehr, sehr fruchtig, sehr erfrischend. Im Abgang ist er etwas länger als die anderen davor. Im Abgang kommt er auch etwas süßer, obwohl er im ersten Sip doch etwas trocken rüberkommt. Also er hat schon einen trockenen Charakter. Ist nicht sehr dick im Mund, also sehr erfrischend. Und kommt mit der Kräuternote erst so ein bisschen zum Schluss der dominante Wermut-Geschmack. Dadurch ist er auch relativ einfach zu trinken. Okay, and the next one, we have Vermut Draporosso. It's just special inside the Negroni. And we thought it for this cocktail. So it's bitter than other. And you can feel it inside orange and some lemon zest inside. It's 16 degrees ABV, and well, it's just nice for the mixology. Ja, Bernstein, ganz klar. Note wirklich würzig, es riecht schon würzig. Also ich glaube, das ist tatsächlich der typische Wermut. Ja, besteht es im Geschmack. Also das ist wirklich, also wirklich sehr bitter, sehr wermutlastig. Durch und durch. Aber, glaube ich schon, also er macht immer noch einen sehr angenehmen Eindruck. Also im Vergleich vielleicht zu anderen. Aber ich denke tatsächlich, gemixt kommt er gut. Also Negroni mit dem ist wahrscheinlich wirklich klasse. So, von der Nase her ist es so ein bisschen ganz klassisch Wermut. Es riecht wirklich 100% wie so ein Wermut-Klassiker. Im ersten Sip merkt man, dass er am Anfang sehr mild ist. Dann kommt das typische Wermut-Aroma und dann kommt erst das Trocknen zum Schluss. Also von der Reihenfolge her sehr spannend. Auch beim zweiten Sip ist die Wermutnote doch wirklich sehr, sehr stark präsent. Man merkt auch eine gewisse Bitterheit, die natürlich dadurch kommt, stärker als bei den anderen, die wir vorher getrunken haben. Aber vom Geschmack erinnert er mich wirklich sehr, sehr stark an den klassischen Wermut. Ja. Ja. Gut, what's next? The next one, it's our special star. It's our bright star. And it's called Vermut Drapeau Gran Reserva. It's pretty good. And the line, it's called TUVE. TUVE, it's the acronym for Turin Vermut. So we choose to do this line. It's a premium line to give a cocktail a hint of quality, okay? So here inside this bottle we have not only the Trebbiano but also the Moscato. So it's you can feel it when you drink. You can feel also the Moscato, and it's very round on the palate because of a pass by in a barrel oak. So you can feel the wood, and it's more full body than the Rosso. Dunkel Bernstein, also ganz typisch, auch nochmal abgesetzt von dem von vorhin, also dunkler. In der Nase, ja, wenig in der Nase. Ja, Wein und Wermut in der Nase, beides. Aber also der vorhin roch intensiver. Geschmack sehr ölig. Erst kommen die Weinnoten durch und tatsächlich auch so ein bisschen Rotweinnoten, als sich Fass auch ein bisschen, also durch die Öligkeit auch so ein bisschen, also Süße und auch so ein bisschen was Vanilliges. Dann kommt zum Schluss, kommen die Bitternoten, die sind dann auch ganz kräftig, die bleiben dann auch im Abgang. Ja, von der Nase her ist er ähnlich wie der davor. Sehr stark nach Wermut. riechend. Also so fast bis das Wermut medizinische, der Geruch von Medizin. Also vorher hatten wir die Wermuts, die waren, haben nicht so medizinisch gerochen. Und der riecht schon so ein bisschen nach Medizin. Im ersten Sip ist er, kommt da sehr trocken, sehr bitter. Und erst hinten raus öffnen sich für die Fruchtaromen, die aber relativ schnell vom Wermut abgefangen werden. Und im Nachgang ist er etwas brennender. Er ist etwas das Gefühl, dass er im Abgang ein bisschen mehr Alkohol hat, obwohl mit 18% er auch gar nicht so alkoholisch ist. Dementsprechend ist das etwas verwundernswert. Ich glaube, es ist schon, wie du schon sagte, ein Wermut, der gemacht ist für Cocktails, dass er sich auch gegenüber den anderen Bestandteilen des Cocktails auch gut durchsetzen kann. Und im Nachgang merkt man eher nur sehr, sehr lang das Bittere, aber der Wermutgeschmack ist quasi am Ende der Zunge schon wieder fast vorbei. Ja, auf unserer Wermutreise auf der Veranstaltung haben wir dann noch den letzten echten Wermut besucht. Und zwar war das Wermut de Torino. Nein, anders. Turin Wermut. Turin Wermut, genau. Und da das ist der Name der Firma. Die haben da noch besondere Marken. Also der bekannteste ist der sogenannte Drapeau. Und das ist auch eine Traditionsbrand. Also der Marke, also die Firma ist eben Turin Wermut und Drapeau steht auf der Flasche. Ja, vor Ort haben wir mit Laura gesprochen, die uns zu ihren Produkten was erzählt hatte, weil die auch ein neues Produkt haben, und zwar ein Rosé, der uns natürlich auch interessiert hat. Aber wir wollten natürlich einmal das ganze Sortiment mal durchprobieren. Und die haben, ich sehe gerade mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Sorten haben wir vor Ort probiert. Das war quasi nochmal fast der grüne Abschluss nochmal für die diversen Wermuts, die wir probiert haben. Und ich fand, die bieten halt eine extreme Bandbreite an Wermuts an. Die hatte sonst keiner auf dem Programm. Ja. Und dementsprechend fand ich das auch sehr, sehr spannend und interessant. Ja, dann lass es uns hören. Genau. Hello, we are at Bernau. So who are you and what is it? Okay, so this is a very traditional liquor from Portugal. It's the number one spirit in Portugal. It's a sweet drink with 22% alcohol made from a double distillation of aromatic plants and spices. And you, who are you, your name and your relation to the... Yeah. My name, I'm Daniel Redondo. I'm the third generation. So it was my grandfather that started the business in 1940. I'm the current CEO of the company. And we are, besides being number one in Portugal, we are doing a big effort to export. I was telling, we are a very strong brand in Portugal, but we are making a big effort to go outside of Portugal. We are already in over 40 countries around the world, mostly on Portuguese communities. Mm-hmm. Yeah, well, actually, I read about Perão before we came here, and I found out that it was considered an old-fashioned cocktail, which was a cocktail, a liquor, for an elderly public. And this must have changed, because now it's very modern. And so what did you do to change this? Liebe Aussteller, liebe Besucher, es ist 18 Uhr. Der Barkomplett schließt in einer Stunde. Bitte beachten Sie, dass der Raucherbereich hinter der Halle 8 geschlossen ist. Denken Sie daran, Ihre Jacken und den Schuss an der Garderobe im Einzelnen. Now in English. The exhibit is the visitors. It is 6 p.m. The bar complex closes in 1 hour. Please note that the smoking area behind Hall 8 is not closed. Don't forget to pick up your jackets and bags at our wardrobe in the entrance. Yeah, don't area. Forget. So, how? What did you do to make it a modern brand? So my grandfather was a great marketeer. He was a pioneer in the marketing area in Portugal. Then he was getting older, and as he got older, he didn't want to invest too much. Then we came in, the third generation, me and my brother, and he started doing new stuff, new activations. And nowadays he's a very young brand in Portugal. Our biggest target is from 25 to 35 years old, so it's quite strong right now, and we are trying to do the same outside, right? So you're going international, and this works? Yes, it's a tough thing because it's typical Portuguese, but at the same time, Portugal is becoming very trendy right now. People are discovering Portugal. They see that we have a very particular culture, food, and we are quite warm as welcoming tourists. So it's working very well right now. People are rediscovering Portugal and their products and their brands. And Beirão is one of their first choices when they come outside. Well, I was in Portugal twice this year. So oh, great. Yeah, so... what do you think about the Bar Convent? It's been growing a lot. It's amazing the what you have seen from last year to this year, what the brands have invested in this event, and it really became the number one event in the sector worldwide. We have seen a lot of players coming from the United States, also from Asia. So it's very interesting to have in Europe the most important event in the area, and we look forward to see how the Bar Convent in Brooklyn also evolves. It's something that we also think that it could make sense for our brand, and we look forward to be here next year and hopefully in Brooklyn also. So now we're interested in the future. So what is to come? What is your From your point of view, what is the general tendencies in bars, in the market? What is going to come? Well, we see a lot of innovation, a lot of new products coming, many new flavors, so people want to try. And new flavors grow very fast. When something is really good, the social media and the easy communications make them grow really fast. So we are always trying to get that angle that makes people remember us in the middle of all of these brands. So now let's try it. Perhaps you can give a short explanation when we drink it, and then we will test it amongst ourselves. Okay, great. Let's go. So on the rocks with a dash of lemon. This is the traditional way that people drink it in Portugal, mostly after lunch or dinner. with friends. So this is our perfect serve. Let's have a try. So which product we're having now? Which is it? Just Beirel on the rocks. Yeah, so this is what I drank in Portugal already. So that is very common in this way. Ja, nichts in der Nase, aber dann, also erstmal, achso, Farbe noch, Bernstein, nein, eher Gold, zwischen Gold und Bernstein. Dann, wenn man es trinkt, sehr süß, aber mit Zitrusnoten, gut, da ist natürlich auch Zitrone drin, Zitronenschale. Und ganz, aber richtig komplex auch im Geschmack, mit Kräutern und Süße, also ausgewogen zwischen Kräutern und Süße. Also schon klasse. One thing, it is a blend of 13 aromatic plants and spices, and none of it should be dominant. So neither of them should be dominant over each other. But then depending on the culture of each one, so if you are used to have some of these plants in your food, you will notice that plant. I think the recipe is a secret, but could you say... Well, could you mention one or two plants so that we get an idea what it is? Yes, well, most of these plants are mostly also in the culture of Portuguese because we travel centuries ago to find these plants in Asia. So some of them are local, are a way of a mint, a little dash of mint, a little bit of cinnamon. We also have some... cardamom. So it's a blend. I won't say the whole recipe. I don't know it. Only my brother and my father know the recipes. They are the two people that weigh the plants every week. They buy the plants and they weigh it. So we are, although we are quite big in Portugal, we are still a very craft spirit. We still buy, select. Some of the plants are from our farm. So it's still a very traditional way of producing the liquor. In der Nase ist ja ausgewogen. Trotz der Zitronennote kann sich der Alkohol ganz gut durchsetzen, muss ich sagen. Jetzt habe ich mal den ersten Sip. Oh ja, der Anfang ist ein bisschen süßlich. Dann kommt die Kräuternote und dann kommt der Abgang. Der Abgang ist relativ langanhaltend, finde ich. Er ist immer noch da. Warte mal. Ja, nach wie vor am Anfang süßliche Note, kommt die Frucht und dann der Abgang und dann kommt auch so ein bisschen das Trockene hinten raus am Ende der Zunge, was wirklich einen sehr, sehr ausgewogenen Drink macht. So, it's a very easy to drink, as you can see. It's something that in Portugal is very traditional for sharing. So, when you put a bottle of Beirão in a table, everybody drinks. Someone with 6-year-old, male or female, everybody. That's the good part. So now let's pass to the special edition. It was made, it was the first version of Beirão, and it was made in honor of my grandfather. He would turn 100 years old in 2016, so we created this edition. It has the same plants, but it has old brandy mixed with it. So have a try. Ja, in der Nase, also ja, Eiche, Fass, auch ein bisschen Cognac. Also es erinnert in der Nase sehr stark an Cognac. Ist ja auch aus dem Cognac-Schwenker. Farbe, Bernstein. Ja, genau, mittleres Bernstein. Ja. Ganz... Also komplex. Erst kommt die Süße durch, dann kommen verschiedene Kräuter. Muskat ist man auch ein bisschen dominant, aber auch also ganz verschiedene. Rosmarin, ganz klar. Und auch anhaltend, ein bisschen. Also nicht jetzt wirklich lang, aber ein bisschen anhaltend im Abgang. Ja, von der Nase her Es ist in diesem Cognac-Schwenker, man merkt so eine leichte Holznote, ist definitiv vorhanden, so ein bisschen dieses holzige, kratzige, beißige. Dann aber auch diverse Fruchtaromen sind sehr, sehr stark zu spüren. Jetzt probiere ich mal den ersten Sip. Oh ja, wie schon sagte, am Anfang kommt so eine Süße, dann kommt die Kräuter und dann im Ende kommt ein relativ langer Abgang, der sehr, sehr mild ist, sehr vanillig Aromen auch mit sich trägt, so ein bisschen Karamellnoten spürig. Also so eine schöne Balance zwischen Kräuter und Süße, die hier zur Erscheinung tritt, plus eine dominante Holz-Vanillenote. Definitiv. Auch der zweite Sip ist, genauso wie der erste, sehr interessant und sehr langanhaltend. What are you doing here? What do you think? So what? It's really impressive. I like the this special edition very much. I didn't know that it existed, because I only knew the normal one, which I drank in Portugal. But this one is really special and really good. It's something that you would drink at the fireplace and, you know, in winter time, it's cold in Germany, so it's the right drink for that. I think so. It has been a great success. It was supposed to be a limited edition, but it was so successful in Portugal that we kept on producing it. And if you see, what price do you think it has, this product? 19 euros. 19 euros. So compared to what you see around here, it's a very competitive product. That's fine. Yeah, thank you very much. You're welcome. Ja, am dritten Tag haben wir uns dann noch einen Kräuterlikör angeguckt, der kein echter Wermut ist, aber sehr interessant war. Und zwar waren wir beim Stand von Licor Beirão, einem portugiesischen Likör, 22% Alkohol, also kein Wermut, also jetzt nicht gespritteter Wein. Und zwar ist der entstanden auch schon im 19. Jahrhundert als Medikament und hat dann später, ist später mehr so zu einem Vergnügungsalkohol geworden, Likör geworden. Beirão heißt aus Beira, das ist der Ort, beziehungsweise die Provinz, nicht der Ort, die Provinz im Zentrum. Und eine Apotheke in Lausanne, dort in der Provinz hat das hergestellt und später ist das dann überall in Portugal sehr beliebt geworden, galt dann aber auch so ein bisschen als Altherrengetränk und jetzt erst so in neuerer Zeit durch eine neue Werbekampagne auch im Zuge auch eines Generationswechsels Rexels haben, ja, sprechen sie jetzt auch wieder neue Käuferschichten an, und das ist natürlich, er ist, glaube ich, jetzt sehr erfolgreich in Portugal und jetzt eben auch versucht Berão natürlich auch im nicht-portugiesischen Markt Fuß zu fassen und war das auch mit einem großen Stand in Berlin. Und sogar der Chef, also der Sohn des von José Redondo, der die Firma in den 40er Jahren übernommen hat und eben zu einem richtigen, zu dem portugiesischen Likör schlechthin ausgebaut hat, der hat mit uns gesprochen. Genau. Sieht, glaube ich, 1:1 aus wie Ronaldo, der Fußballspieler, also wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja. Ganz smarter junger Mann, ich würde sagen Anfang 30. Mhm. Das war jetzt die dritte Generation oder die vierte Generation? Naja, also das war immer in Familienbesitz, aber die Firma ist eben dann von dieser von diesen Redondos gekauft worden, die das jetzt weiterführen. Also es ist nicht immer die gleiche Familie gewesen. Genau, aber ich glaube, er hat es auch, also ist schon etwas länger gekauft worden, ja. Und er macht es, glaube ich, in der dritten Generation. Kann auch schon die dritte sein, genau. Ja, genau. Also 1940 ist es zu den Redondos übergegangen, die dann in den 60er Jahren da den großen Erfolg mit hatten. Und jetzt ist, glaube ich, die dritte Generation dran. Genau, wir haben gesprochen mit dem Direktor General, also dem Geschäftsführer der Firma, und der hat uns wirklich nochmal am letzten Tag mit, glaube ich, eine Stunde vor Beendigung der Barkonvent nochmal seine Stimme zusammengeholt und nochmal mit uns wirklich ein sehr, sehr tolles Interview gemacht über das Produkt und mit anschließendem Tasting. Aber da einfach mal rein. Ja, das war also der ganze Wermut und noch, also ein bisschen mehr natürlich. Also der fälschlicherweise für Wermut gehaltene Lillet war dabei und der Kräuterlikör Perrin. Der jetzt eben vor allen Dingen auch durch geschicktes Marketing wieder eben Erfolg hat. Ich habe noch in der Wikipedia gelesen, dass sie eine der vielen Werbesprüche, die sie haben, ist Perrin de Quatorze Gosta, also der aus Beira, der allen schmeckt oder den alle mögen, genau, ist eine Anspielung darauf, dass man über den Diktator Salazar gesagt hat, der aus Beira, den nicht jeder mag. Mhm. Und ja, das ist eigentlich ganz, ganz geschickt gemacht. Und ja, das sind halt, da sieht man eben, dass so Marketing eben auch wichtig ist, Produkte, die dann vielleicht so ein bisschen altertümlich wirken, eben auch wieder verkaufen zu können. Und das gilt natürlich für den Wermut. Also insofern war das auch für mich eine große Entdeckung, denn wie gesagt, ich habe mit Wermut auch was anderes assoziiert. Und bevor jetzt noch jemand fragt, das Kraut heißt Artemisia absinthium. Was hat es mit Absinth auf sich? Ja, Absinth ist eben das Destillat aus dem Wermutkraut, was wir natürlich jetzt nicht getrunken haben. Ne? Also bei uns geht es halt um aufgespritteten Wein mit Wermut und anderen Kräutern. Und man kann natürlich dann auch andere Dinge mitmachen mit den Kräutern. Ja, Wermut lässt sich auch sehr gut trinken, haben wir auch die Tage, also auf der Barkonvent gelernt, auch mit Tonic. Mhm. Das heißt, Wermut Tonic ist natürlich auch ein sehr, sehr spritziges, frisches Getränk. Eine Zitronenzeste mit rein und eine Orangenzeste mit rein, kann man also wirklich sehr, sehr schön machen. Die Rückbesinnung zu den klassischen Cocktails, da ist quasi wenig dabei, was nicht Wermut enthält. Mhm. Und mit den neuen Ausbaustufen, sage ich mal, des Wermuts, also der nicht mehr so klassisch medizinisch schmeckt, wie man es vielleicht noch so assoziiert hat, kann man auch ganz, ganz tolle klassische Cocktails neu erfinden und auch neu aufleben lassen, die dann auch einen sehr, sehr modernen Touch haben, die sehr modern schmecken, die sehr zeitgemäß sind. Mhm. Und dadurch so der Wermut eine ganz andere Bedeutung in der Barszene auch bekommen hat. Ja, und Wermut ist halt auch sehr bekömmlich. Ich meine, das ist ja nun mal ein Medikament gewesen, was eben tatsächlich eingesetzt wurde, wenn man irgendwie Magenverstimmungen hatte oder so. Und das ist natürlich ganz gut. Man kann Wermut gut nach dem Essen trinken oder auch vor dem Essen, weil die Bitterstoffe natürlich auch appetitanregend sind. Aber das ist auch insofern auch so ein bisschen so ein Universalgetränk, was eben schon in der Antike Erwähnung fand. Also Apicius in, ich glaube, De Arte Culinaria heißt das, erwähnt den Wermut. Das hat François Monti uns mitgeteilt in seinem Vortrag. Also wir haben schon was gelernt. Und ich hoffe, unsere Vorträge, auch wenn die eben teilweise in schlechtem Englisch waren, waren eben auch lehrreich jetzt für die Hörer. Mhm. Ja, für euch ist es jetzt relativ einfach. Das war jetzt 3 Tage Barkonvent in einer Sendung, die eine gewisse Zeit jetzt ging. Mhm. Für uns war es natürlich 3 Tage Vollzeitprogramm. Wir haben uns eigentlich jeden Tag relativ früh schon in der Barkonvent eingefunden. Also spätestens um 10:30, glaube ich, waren wir jeden Tag da. Um 10 Uhr öffnen sie offiziell. 10:30 waren wir schon da und haben eigentlich auch bis die volle Länge, bis 19 Uhr, immer auch durchgehalten. Mhm. Dadurch, dass wir natürlich auch viele Stände besucht haben, mit vielen Leuten gesprochen haben, viel probiert haben, uns viele Vorträge auch angehört haben. Also es wird noch andere Berichterstattung von der Barkonvent geben. Das war jetzt quasi nur fokussiert auf den Wermut. Genau. Wir haben noch so 2, 3 andere Seitenthemen noch behandelt. Ja, wir haben da unseren Instagram-Account auch sehr, sehr gut gefüllt. Das heißt, für Leute, die auch in Zukunft mehr über den Genusscast erfahren wollen, auch über visuell. Was sehen wollen, visuell. Was, genau, gibt es jetzt einen sehr gut gefüllten Instagram-Account auch von der Barkonvent. Von dem Barkonvent. Von dem Barkonvent, ja. Ich lerne es irgendwann auch noch. Und der ist wirklich schon ganz, ganz toll gefüllt, um auch mal so ein bisschen Eindruck zu bekommen, wie es da eigentlich aussieht. Also die Bars und die Stände, die sind eigentlich wirklich alle sehr, sehr schön gemacht, wunderschön geschmückt. Und wie wir auch schon die letzten Jahre festgestellt haben, die Leute machen dieses Event aus, weil die Leute in dieser Szene sind wirklich gut drauf, die sind locker, der Zugang zu denen ist relativ einfach, sind alles sehr kontaktfreudig. Und dementsprechend macht es auch wirklich Spaß, da durch dieses Event zu gehen und ja, das den ganzen Spirit da aufzusaugen. Mhm. Ja. Was waren für dich jetzt so die Highlights der drei Tage? Ja, das ist schon der Wermut, das war schon ein besonderes Highlight, aber auch ja ein Highlight an einer Stelle, die ich gar nicht erwartet hätte. Ich habe auf der einen Seite bei einem Tasting einen sehr, sehr schönen Cognac kennengelernt, den ich jetzt auch zu Hause habe, Ordono. Habe viel über Cognac gelernt. Aber ich glaube, der Vortrag, der mich am meisten begeistert hat, war der über Scotch Whisky von der Nicola Wies, die das sehr schön gemacht hat. Und ja, am Anfang gar nicht so. Da dachte ich am Anfang, Mensch, die hat so Folien, die so voll geschrieben sind, dass man es gar nicht lesen kann. Aber die hat einfach die hat es so gut gekonnt, dann lebhaft vorzutragen mit vollem Körpereinsatz auch, dass ja, das wirklich, wirklich gelungen war. Also muss ich wirklich sagen. Und ich habe viel über schottischen Whisky gelernt und habe da auch Whiskys entdeckt, die ich jetzt auch noch bei Gelegenheit zulegen werde. Nur ich muss ein bisschen langsam machen, denn erstmal kann man nicht so viel trinken, das ist gesundheitlich nicht so gut. Und die hochwertigen Produkte sind auch alle nicht ganz günstig. Sehr preisintensiv. Ja. Gerade wenn man so einen ganz edlen schottischen Whisky haben will oder so einen ganz edlen Cognac, da kam auch dazu, dass dieser Ordono nirgendwo zu bestellen war. Dann gab es irgendwie dann doch irgendwie einen Versender in Deutschland, der aber komische Bedingungen hatte und unheimliche Preisaufschläge. Und dann habe ich es dann letztlich beim Erzeuger direkt bestellt. Aber der wollte natürlich für den Versand aus Frankreich auch noch richtig hohe Versandgebühren. Dadurch ist es dann auch wieder teurer geworden, aber immer noch 2 Euro billiger als beim einzigen oder bei dem deutschen Anbieter, den ich diskutabel fand. Nach oben ist das offen. Und wenn man jetzt hier in so ein Geschäft geht, wie in das KDW und die besorgen es einem, also hat mir jemand erzählt, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass man den doch findet in Deutschland in einschlägigen Spezialgeschäften, müsste man natürlich jetzt mal kontrollieren, dass da aber der Preis von der einfachen Sorte, also der VSOP-Sorte, zwischen 60 und 80 Euro liegt. Das ist natürlich erheblich. Also ich habe jetzt 36 bezahlt. Also wie gesagt, das ist alles nicht ganz billig und wenn man da mal 10 Flaschen bestellt, ist das Geld irgendwie aufgebraucht. Deshalb, ich werde jetzt erst in der nächsten Phase dann mit dem Whisky anfangen. Ich muss erstmal das verarbeiten, was ich jetzt alles habe. Also ich habe verschiedene Wermuts eingekauft. Wir haben natürlich auch hier einige, die wir dann bei Gelegenheit ja vielleicht auch nochmal probieren können. Und da ist also einiges zusammengekommen, wo ich mich jetzt auch nochmal zu Hause in Ruhe reinfinden muss. Mhm. Aber wir machen das ja eben auch alles langfristig. Genau. Meine Highlights waren definitiv die von den Tastings her, war natürlich der Vortrag, wie du schon sagtest, Understanding Scotch Whisky mit Nicola, die war wirklich der Hammer. Also sie ist vom Vortragsprogramm her ist die einfach super unterhaltsam, hat ein unheimlich tiefes Wissen und bringt es so lebhaft rüber, dass es wirklich ganz toll ist, muss man ganz ehrlich sagen. Mein zweites Highlight war natürlich der Wermut-Vortrag von Monty. Der war spitzenmäßig, der war sehr informativ, der war lustig, der war wirklich auch von der Bandbreite, die wir probiert haben, war einfach riesig, riesig interessant. Mein Highlight an Wermut, muss ich sagen, war der Dell-Professore Barolo. Barolo, ja, genau. Den wollte ich auch kaufen, aber da bin ich auch nicht zum Zuge gekommen, weil der gerade auch überall ausverkauft ist. Das ist übrigens auch ein Jahrgangswein natürlich, ja. Deshalb müsste man jetzt, glaube ich, auf den neuen Jahrgang warten. Genau, und bei dem ist es auch sehr wichtig gewesen, wenn wir gehört haben, dass auch der Jahrgang damit reinspielt, in den Geschmack rein, und der war wirklich spitzenmäßig. Mhm. Muss vielleicht noch sagen, nicht der von Monti, aber die anderen Vorträge waren alle im Rahmen einer Serie von Tastings und Vorträgen vom Wine and Spirit Education Trust, die halt Sommeliers und Bartender und so ausbilden. Ja. Die halt ein international anerkanntes Diplom oder Diplome anbieten, und dementsprechend haben die natürlich auch gute Leute. Mhm. Also das muss man wirklich sagen. Das stimmt, also die Referenten waren wirklich alle spitzenmäßig, auch zu den anderen Themen, die wir noch ansprechen werden, haben uns auch Vorträge angeschaut, und muss man sagen, vom Tasting her und von den Leuten her echt wirklich spitzenmäßig. Mhm. Was war mein Lowlight auf der, ich hatte einen Lowlight auf der Barconvent, und zwar war das auf der Coffee Stage, als wir in der Podiumsdiskussion. Das funktioniert auf diesem Event einfach nicht. Da stimme ich dir zu. Also Podiumsdiskussionen sind sowieso immer schon sehr schwierig. Das muss man einfach grundsätzlich mal sagen. Aber die wir dann erlebt haben, waren nun auch nicht gerade ein Höhepunkt unter den Podiumsdiskussionen. Also das kann man so eigentlich nicht machen. War schlecht moderiert. Es gab für die Teilnehmer des Podiums nur ein Mikrofon. Dementsprechend kam auch kein Redefluss. Das war, also man muss sagen, für eine Podiumsdiskussion ist es auch da, wo sie stattfinden, einfach auch zu laut. Da passiert einfach zu viel außen herum, dass man da einfach nicht vernünftig reden kann. Das heißt, wenn man vielleicht das Format in abgewandelter Form weiter nutzen möchte, wo ich mich wirklich sehr dagegen aussprechen würde, muss man das in einem geschlossenen Raum machen, wie diese Tasting-Bereiche. Die Tasting-Bereiche sind so ein bisschen abgetrennt. Gut, da hat man natürlich auch Geräusche von außen, aber es ist so ein bisschen abgetrennt. Ja, da gibt es halt einen Sprecher mit einem Mikrofon, was auch laut genug eingestellt ist und so. Und dann geht das, auch wenn da Hintergrundgeräusche sind. Also die Tastings fand ich wirklich alle sehr, sehr gut. Also auch vom Vortragsstil, also da gab es überhaupt nichts, wo man sagen kann, das war jetzt irgendwie schlecht. Im Gegenteil, also da war wirklich ein Highlight nach dem anderen. Also gebe ich dir voll und ganz recht. Was ich dieses Jahr auch noch interessant fand, war der Wasserhersteller. Dieses Jahr gab es noch von Acqua Morinelli, hatte diesmal das Wasser gestellt. Morelli, ja. Morelli, genau. Letztes Jahr gab es dann auch einen zweiten Hersteller, und zwar hat das gemacht Gerolsteiner, wo ich da ganz ehrlich gesagt das stille Wasser mehr mochte. War halt dieses Jahr nur noch ein Hersteller, sehr schade, und da waren es Plastikflaschen. Ja, und sogar das welche, hat mich auch geärgert, ja. Und zwar auch welche ohne Pfand, die waren irgendwo aus den arabischen Bereichen importiert worden. Ja, ja. Oder für den arabischen Bereich hergestellt worden. Ich weiß nicht, ob sie wirklich daher kamen. Und die wurden da ausgegeben. Das fand ich sehr schade. Das war letztes Jahr besser. Ja. Nun macht das mit dem Pfand da nicht viel, weil die Leute das nicht groß raustragen werden. Das wird schon da aufgebraucht. Man durfte ja sowieso keine Flaschen ungenehmigt aus dem Gebäude tragen. Also von daher wird der ganze Plastikmüll auch im Gebäude bleiben. Aber warum muss das Plastik sein? Das fragt man sich. Und und warum nur eine Sorte? Denn es gibt unterschiedliche Geschmäcker. Und ich meine, gerade dieses Publikum dort ist da ja vielleicht auch entsprechend anspruchsvoll. Ich muss auch sagen, also der deutsche Anbieter da letztes Jahr ist auch unterschiedlich. Da würde ich sagen, da schmeckt mir auch das stille Wasser nicht so. Das aufgespritzte, das spritzige Wasser finde ich da sehr gut. Von Christrinenbrunnen und hier bei Morelli. Ja, hat mir eigentlich weder das eine noch das andere geschmeckt. Also gut, das ist natürlich Geschmackssache. Andere sehen das anders. Die Flaschen sind ja auch hübsch, nur es sollte eben kein Plastik sein. Ja. Aber wir haben es dieses Jahr auch sehr richtig gemacht. Wir haben viel Wasser zwischendrin getrunken. Wir haben uns beim Wermut, war es natürlich auch etwas angenehmer, weil letztes Jahr war rum. Ja. Der hat natürlich mehr Alkohol. Gerade die ganzen Overproofed-Rums, die wir letztes Jahr getestet haben, die haben schon ziemlich reingehauen. Alle sind 2 Tagen, meine Güte. Oh. Und darum mit den 3 Tagen und dem Wermut, was natürlich vom Alkoholgehalt etwas geringer ist, das war auch sehr gut. Trotzdem muss ich sagen, war ich jeden Abend platt. Ja, ich war auch platt, klar. Ja, auch weil man viel gelaufen ist. Und muss immer, steht ja immer unter Strom, wenn man dann noch Interviews führt, dann noch auf Englisch. Ich meine, das ist ja alles nicht so, dass man das so mal eben nebenbei macht. Das strengt schon auch an. Darum, also, aber summa summarum, super Veranstaltung. Ja, nächstes Jahr empfehlen. Gerne wieder. Wir haben uns schon das Datum markiert und wir werden wieder hingehen und wieder davon berichten. Nun gut, liebe Zuhörer, dann freuen wir uns auf euer Feedback zu diesem Podcast. Wie immer. Genau, und es wird ja dann auch noch ein bisschen mehr zum Barkonvent geben. Wir haben da ja noch ein bisschen Material. Genau. Wir freuen uns natürlich über die Bewertung des Podcasts auf diversen Podcast-Plattformen, aber auch in iTunes. Folgt uns auf Instagram und auf Twitter. Da findet ihr unseren Genusscast. Uns als Person findet ihr auch bei den Medien. Ja. Da könnt ihr quasi auch uns direkt folgen. Ja, ich bin ja nun auch bei Instagram eingestiegen, dank des Genusscasts. Ich habe gedacht, da muss ich auch selber da tätig werden. Und es macht viel Spaß. Ich finde es sehr gut. Also, das ist eine andere Filterbubble? Ist auch irgendwie eine ganz andere Art zu kommunizieren. Mhm. Weil es dem doch über die Bilder geht und nicht so über Text. Und ich bin eigentlich der Textmensch. Deshalb habe ich auch so lange gebraucht, bis ich bei Instagram angekommen bin. Das führt natürlich dazu, dass sämtliche meiner möglichen Namen und Nicks schon vergeben sind. Mhm. Selbst einen Martin Hase gibt es schon. Naja, und dann habe ich eben jetzt Mar-Berlin. Und das nicht Unterstrich Berlin, Minus geht ja nicht bei Instagram. Unterstrich Berlin. Und bin aber jetzt ganz zufrieden. Das ist wirklich schön. Also auch mal so abends, dass man dann so die Filme der anderen sich da so anschaut, das ist sehr, sehr angenehm. Ich finde auch, das hat uns ein bisschen, glaube ich, auch im Podcast gefehlt, dass wir den Zuhörern quasi noch ein bisschen mehr visuelles Material liefern konnten. Und ich denke, mit Instagram haben wir da jetzt eine gute Methodik gefunden, wie wir das tun können. Ja. Wir haben auch für zukünftige Aufnahmen hier im Studio gibt es jetzt hier auch eine kleine Fotobox, wo wir also auch vernünftig ausgeleuchtete Fotos von Dingen, die wir hier konsumieren, auch dann auf Instagram bereitstellen können. Ja. Dementsprechend wird es da in Zukunft auch mehr geben. Ja. Vielleicht noch 2, 3 kleine Updates aus dem Phonodrom. Mittlerweile sind die ganzen Umzugskartons weg. Wir sind größtenteils wieder eingerichtet. Ich würde sagen, mit den gröbsten Sachen sind wir durch. Wir werden dann jetzt noch die nächsten Tage noch unser Recording umstellen. Mhm. Und dann geht es auch mit Studio Link dann auch wieder live an die Rundfunkendgeräte. Die Rundfunkendgeräte an die Computer, an die Endgeräte, ja. Genau. Na gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Maha, vielen Dank für deine Beiträge. Ja. Und dir auch. Vor allen Dingen muss man sich bei Peter bedanken fürs Schneiden und so, das ist ja auch viel Aufwand. Und das hat er hier vorbildlich gemacht. Genau, schauen wir, wie das Ergebnis klingt und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Ja. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.